Moin Moin und hallo erstmal. Na, so wie wir jedes Mal hier anfangen bei Game One, wenn wir im Fernsehen sonst sind. Aber heute sind wir nicht im Fernsehen. Heute machen wir was ganz Neues, ein Audio-Podcast. Neue Technologien aus USA. Neue Technologien aus USA, für uns extra importiert heute. Wollen wir es erstmal kurz vorstellen. Ich bin der Gregor, bin in der Redaktion von Game One und werde heute diese Chose hier ein wenig anleiten und hoffentlich nicht deswegen ausgewiesen werden, mal wieder. Bereits passiert. Natürlich. Mein Name ist Budi und ich bin für die Ausweisung von Gregor Katsios zuständig. Mein Name ist Simon und ich habe heute Morgen verschlafen und hoffe, dass hier, dass wie immer alle anderen um mich herum alles gearbeitet haben, sodass ich nur ein paar Sätze sagen muss. Los geht's, das Gute am Podcast. So, vor allem, weil Simon auch jetzt gerade nicht hier ist und wir nehmen ihn gerade separat auf 3 Stunden später, vor allem. Ja, aber dank der Technik ist das alles möglich. Ja, genau. Ja? So, ja. Ich hatte einen schönen Tag. Danke, wie war's bei dir? Oh, nee, komm, wir haben ja nur mehrere Stunden Zeit. Genau, wir wollen ja hier nicht ewig lange sitzen. Wir wollen uns kurz nochmal beim lieben Pepper bedanken, der die Technik hier möglich gemacht hat, dass wir uns hier zusammensetzen können. Wollen wir sagen, in was wir gerade reinsprechen? doch, wir sagen es. Pepper schüttelt den Kopf, aber wir sagen es. Wir sprechen in Boogie-Mikrofone. In Boogie-Mikrofone. Die billigsten Mikrofone, die wir finden konnten, angeschlossen an den Laptop. Genau, weil die Rockband-Mikrofone zu schade waren dafür. Ja, sicher. Ja. Dementsprechend, also das sind wir. Wir machen jetzt einen Podcast. Warum machen wir einen Podcast? Würde ich gerne mal kurz vorher sagen, weil wir sind ja eigentlich Game One und wir nehmen ja jeden kleinsten Scheiß auf Video auf. Warum machen wir das jetzt hier nicht? Wir reden heute über die E3 und wenn wir Videos machen, normalerweise, das ist natürlich schön, sieht hübsch aus, ist lustig und so weiter und so fort, aber das dauert auch eine gewisse Zeit, bis es fertig ist. Und wir wollten aber irgendetwas bieten zur E3, dass wir mal ein bisschen aktuell darüber reden können, einfach was dort passiert ist, was die Spielewelt Neues zu bieten hat. Und wenn wir das als Video aufgenommen hätten, dann wäre es wahrscheinlich irgendwann nächste Woche rausgekommen und das hätte kein Schwein mehr interessiert. Ja, außerdem, lieber aktuell. Genau, wir befinden uns auch in der Sommerpause, wir sehen alle ziemlich scheiße aus. Ja, aber ich kann sagen, das ist echt das Positive, dass man nur reden muss. Meine Stimme hört sich schon hässlich genug an. Nee, das sind die Boogie-Mikrofone. Die Stimme hört sich toll an. Genau, knapp 1,5 Monate in der Sommerpause und schon haben wir alle Radiogesichter. Ja. Das ist absolut... Das geht schnell. Das ist absolut fantastisch. Aber auf jeden Fall machen wir das jetzt erstmal hier als den Audio-Podcast. Hoffentlich wird es nicht allzu ewig lange für uns dauern, aber wir haben ziemlich viele interessante Sachen zu sagen, hoffe ich mal. Je nachdem, was wir uns alle da angeguckt haben bei der E3 und wir werden gleich kurz damit anfangen. Es ist auf jeden Fall eine Menge passiert. Also ich glaube Füllmaterial hat man genug. Füllmaterial müsste genug sein und genug Meinung, die man einfach drumherum stricken kann. Kurz mal was zum Ablauf hier für die Leute, die jetzt vielleicht mal wissen wollen, in welcher Art wir das ungefähr machen werden. Wir werden uns nach und nach einmal die großen Publisher vornehmen, wie die präsentiert wurden auf der E3, also zuerst Microsoft. Danach werden wir ein bisschen was über Sony erzählen, dann Nintendo und dann kümmern wir uns um die ganzen Third-Party, High-Quality, Super-Duper-Releases, die man sonst nicht einordnen kann. Gut, dann lass uns einmal anfangen. Wir fangen an mit Microsoft. Wie gesagt, Microsoft hat kurz vor der E3 eigentlich schon mit ihrer Messe angefangen, weil die wollen ja natürlich die Ersten sein. Ne? Der liebe Billy hat entsprechend Geld springen lassen, damit die schön die fette Messe dort auffahren. Und dabei wurden natürlich wieder mal jede Menge neue Spiele präsentiert, jede Menge alte Spiele, die wieder neu mal ausgepackt wurden. Und lass uns einmal mal mit was relativ Großem beginnen, naja, halbwegs Großem, Halo ODST. Ja, groß vom Namen her, würde ich sagen. Groß vom Namen. Von dem, was ich gesehen habe, jetzt gar nicht mal so groß vom Spiel her. Ich habe mir am Anfang recht viel erwartet, aber jetzt habe ich so die Trailer gesehen oder den Trailer und dachte mir schon so, ja... Das wirkt jetzt schon viel mehr wie eine Mission Disc als noch vor ein paar Monaten, als ich gedacht habe, da kommt vielleicht noch was richtig, richtig Neues. Aber es hat auch, also es ist so wirklich so ein zweischneidiges Schwert, das Spiel. Also auf der einen Seite freue ich mich, weil es gibt wieder was Neues, es gibt neue Missionen, es gibt wieder ein bisschen was für den Singleplayer-Modus, den man dann auch Koop spielen kann, das macht einfach eine Menge Spaß. Es gibt neue Features für den Multiplayer-Modus, neue Modi, aber es sieht grafisch leider immer noch genauso aus wie Halo 3, was dann jetzt mittlerweile auch echt schon ein paar Jahre her ist. Die Entwickler sind wie immer trotzdem saustolz drauf. Und meinen, boah, guck mal, gemacht mit der Halo 3 Engine. Ich so, ja, ich sehe das. Das sehe ich an diesen viereckigen UNSC-Betonklötzen, die überall rumstehen. Aber egal. Ja, was ich gut finde, kurz eine Sache, die ich wirklich gut finde an UNSC, dass man jetzt mehr so Open-World-mäßig, ich sag jetzt GTA, auch wenn das natürlich nicht zutrifft, in diese Stadt reingeschossen wird, sprichwörtlich, und sich da dann erstmal seine Jungs zusammenfinden muss, sich frei rumlaufen kann, sich gegenseitig wohl irgendwie auch Hints geben kann, kleine Hinweise, wo man sich treffen sollte oder so. Das lässt sich ja alles noch schwer sagen jetzt anhand der paar Szenen, die gezeigt und der Sachen, die gesagt wurden, aber das ist eine coole Idee. Also, dass man jetzt wieder ein bisschen freier ist, das war ja auch eher so die Richtung, in die Halo 1 schon gehen sollte. Und auch teilweise ging, da konnte man auch stellenweise auf dem Planeten frei rumfahren. Aber da war natürlich die Performance, hat einfach nicht gereicht dafür. Und deswegen könnte es jetzt wirklich gut werden. Aber wer jetzt irgendwie ein grafisches Highlight erwartet oder denkt, dass das jetzt das neue Buch im Halo-Universum wird, eine neue Seite aufgeschlagen wird oder so, das bezweifle ich offen gesagt. Da denke ich dann eher an Reach, was dann ja dann doch mehr Potenzial hat, schon von der Story her. Also über Reach quatschen wir gleich nochmal kurz. Budi, hast du irgendwas von Halo ODST gesehen, angeguckt? Ja, also ich habe den Trailer auch gesehen und ich habe den lustigerweise mit Simon zusammen gesehen. Ich erzähle das, was er gerade nicht erzählt hat, dass er sich schon bei dem ersten Mal sehen schon ein bisschen aufgeregt hat. Und ein O-Ton war dann zum Beispiel... Warum hat er diese Kameraansicht? Ja, selbst der Master Chief hat die nicht. Ja, aber das ist halt echt ein Punkt irgendwie. Ich bin ja weniger, sagen wir, im Vergleich zu Simon sowieso nicht, aber ich bin ja weniger der Halo-Fanboy. Aber nichtsdestotrotz kenne ich die Serie, ich mag die Spiele und das, was ich mir von ODST dann tatsächlich erwarte, ist, dass sie natürlich das Setting so verpacken, dass sich das Gameplay auch verändert. Das heißt, dass es nicht einfach ein Reskin ist von Halo 3, sondern dass genau das, was du eigentlich gerade angesprochen hast, dass sie genau den Schwerpunkt auf eher Open-World-Gameplay-Techniken reinsetzen, als es natürlich bei Halo 3 ist, weil da hast du den Master Chief und jetzt bei ODST spielst du halt einen von die vielen. Viel kleinere Wurst. Eben, möchte einen von vielen. Ja, so das Master Chiefchen sozusagen. Ja, Son of Rambo. Ja, also als Nicht-Halo-Fan in der Runde, muss ich auch sagen, vom Trailer war ich jetzt nicht wirklich beeindruckt, der dort gekommen ist. Ne, es ist eben Add-on. Mich hat schon gewundert, dass das Ding überhaupt auf Disc rauskommen wird. Ich dachte, es wird nur ein Download-Titel sein, ganz im Ernst. Ja, verkauft sich so wahrscheinlich dann doch es gleich. Es verkauft sich, denke ich mal. Es hat mehr Wert. Also es hat einfach, glaube ich, für einen Käufer mehr Wert, wenn man es physisch in der Hand halten kann. Ja, natürlich. Ne? Wenn du in den Laden gehen kannst und vorbestellen kannst und sowas. Die können du kriegst ja, dann die leere Hülle zum Spiel, was du online runterladen kannst. Ja, das gibt es ja alles auf dem PC. Ja, nee, das gibt es mittlerweile auch auf der Konsole. Das ist alles im Kommen. Halo ODST ist momentan geplant, der Release im September 2009. Ja, aber jetzt nicht gleich wieder zum nächsten. Ich muss noch was sagen. Nein. Weil ich wollte gleich zum anderen Halo, aber. Ja, ich will nur noch eine Sache, was der Budi gerade erzählt hat, möchte ich gerade noch erklären, weil das ist nämlich tatsächlich ein bisschen komisch in dieser ganzen Geschichte. Natürlich. ODST spielt ja, wenn ich das richtig verstehe, zur Zeit von welchem Halo? Halo 3? Halo, ich weiß es jetzt auf die Schnelle gerade gar nicht. Nein, das ist aber unwichtig. Ich glaube, es spielt zur Zeit von Halo 3, ist aber auch unwichtig, weil es geht eigentlich um was anderes. Und zwar haben die ODSTs scheinbar neue Sichtmodi. Also stell dir ein Visor vor, der sich so Sam Fisher-mäßig durchschalten lässt. Und das ist das, was mich, es ist nicht schlimm, aber es ist eigentlich so ein Nerd wie mich dann schon ein bisschen doof, weil der Master Chief selbst, die Spartans, sind halt die Königsklasse der UNSC Marines, also einfach die stärksten und besten, die es gibt, ausgerüstet mit allem, die haben die beste Rüstung, die haben alles. Warum also haben diese fucking UNSC, diese ODSTs irgendwas, was der Master Chief nicht hat? Das macht nicht den geringsten Sinn, weil egal was es ist ein Software-Upgrade, vielleicht mit einem blöden Chip, den man irgendwo reinsteckt. Und dann hätte das der Master Chief auch, weil der nämlich der allercoolste aber von vielleicht, ist. Vielleicht braucht das der Master Chief ja gar nicht. Ne? Das hat auch einer hier auf gemon.de geschrieben. Das ist aber einfach nur Quatsch. Natürlich würden die dem alles reinschrauben, was irgendwie geht. Ich meine, ich finde es schön, dass die Entwickler sich was Neues ausdenken, aber es ist schon irgendwie schade, wenn da so auf diesem Mythos Spartan rumgetrampelt wird und aber plötzlich die popligen ODSTs, von denen die Hälfte schon in der Atmosphäre verglüht, wenn die eine Technik haben, die der Master Chief nicht hat. Aber ich sage, vielleicht dreht sich mir was um. Vielleicht hat das wirklich alles seine Gründe und es wird in ODST dann in Ruhe erklärt. Nein. Na, und ich spoilere, ich spoilere jetzt schon mal, da wirst du dir so wie bei Metroid dann Upgrade-Chips reinpfeifen können, da wird ein Spartan dann draus aus dem ODST. Ja, das ist völlig unmöglich. Der Gregor, weißt du? Nein, ich habe absolut keine Ahnung, aber also Spartan sind von Baby auf sind die trainiert, die haben eigene umgebaute Knochen, also das geht nicht. Sie sind ein da Chip. Da beweist du leider nicht das geringste Wissen über das Halo-Nerd-Universum. Apropos Halo-Nerd-Universum, Reach. Da war noch ein Halo-Teil. Eine perfekte Überleitung von Herr Dr. Budimann. Los geht's. Danke schön. Halo Reach, nochmal kurz, um meinen Eindruck davon wiederzugeben. Ich habe mir die Präsentation angeguckt. Schön der Halo ODST Gameplay-Trailer und so weiter, da haben die Gameplay gespielt und dann kommt die große Ankündigung, Halo Reach. Und was kommt? Du siehst irgendetwas, was aussieht, als ob es gerade hinten zusammengekrümelt wurde, kurz vor der Bühne, wo die gerade da was eingesprochen haben. Irgendwas explodiert und da steht Halo Reach drauf. Wir brauchen noch schnell ein paar Funksprüche, die so ein bisschen was erklären, aber auch nicht viel. Also eigentlich nur so ein Bett aus Sound. Genau. Und dann darf so der 12-jährige Sohn vom Grafiker schnell mit Flash was zusammenknüppeln. Okay, und das wird dann die große E3-Ankündigung. Gut, aber genau. Ich meine, man muss ja, ganz ehrlich, also so oder so. Du nimmst jetzt nicht Partei, du ergreifst jetzt überhaupt nicht Partei. Überhaupt nicht. Nein, sonst ganz im Gegenteil. Ich sag einfach nur, es war ganz klar und es ist halt, das passiert halt auf so welchen großen Messen. Natürlich fuchten sie einmal quer und sagen, ach ja, da kommt ja noch was und es nennt sich Halo Reach. Und es war ja klar, dass sie so auf die Schnelle irgendetwas noch in der Richtung reinpacken wollen. ODST ist der Titel, der halt dieses Jahr aktuell ist. Reach, damit fangen sie jetzt schon mal an, den nächsten Titel vorzubereiten. Ja, aber da kann ich morgen meine eigene E3 abhalten mit 580 Titeln, die ich alle heute noch abends zusammenschneide. Und dann kommt ein Mood-Trailer nach dem nächsten zu spielen, die ich alle noch machen werde. Und ich machen werde wir das nicht davon machen, aber es wird toll aussehen. Ja, nee, ich meine, ich hasse Mood-Trailer. Das ist eine Ankündigung, eine Ankündigung. Das stimmt schon, aber ich meine, wenn wir das, was der Trailer bezwecken sollte, hat es auch bei uns bezweckt. Und zwar, wir wissen, Halo Reach kommt raus und es spielt. Wusste man aber vorher auch. Ich weiß, aber. Wusste man das? Jetzt, es wurde gemunkelt. Also, nochmal für den kompletten Halo-Line. Entschuldige. Der Gregor, ne? Der Gregor. Ja, ich bin sauer. Mir auch stinksauer. Immer. So oder so steht einfach fest, das, was viele Halo-Fans sowieso erwartet haben, dass genau ein bestimmter Abschnitt im ganzen Halo-Universum jetzt in Spielform gepackt wird, der schriftlich schon längst da ist. Und das ist halt einfach der Fakt, den, glaube ich, ganz egal, was ein Trailer jetzt aussagt, beziehungsweise nicht aussagt, es wird ein Spiel dazu geben. Und ich denke, das reicht erstmal, um eine gewisse Art von Vorfreude zu schüren. Und nicht, weil Reach, genau diese Geschichte, wo einfach mal die Kacke abgeht, das will auf jeden Fall jeder spielen. Das wäre ein guter Untertitel. Da, wo die Kacke abgeht. Dann, The Revenge. Ist gar nicht so falsch, was der Budi sagt. Ja. Auch wenn er natürlich von Halo. Nein, das hört auf damit. Genau. Ich meine, Reach ist ja die Schlacht, wo, glaube ich, eigentlich 99% aller Spartans danach als vermisst gelten, was so viel wie Tod bedeutet, weil es war einfach die krasseste Schlacht und Halo 1 und die Flucht der Pillar of Autumn, die plötzlich dann eben irgendwo landet und plötzlich den Halo-Ring sieht, die sind ja nur geflüchtet wegen der Schlacht von Reach, also alles hängt so damit zusammen und das ist also wirklich die Schlacht, wo die Menschen zum ersten Mal ganz massiv einen Arschtritt gekriegt haben und sich davon auch nicht mehr erholen bis zu Halo 3 und die haben ja auch einfach immer nur wahnsinnig viel Glück, die Menschen, die werden ja eigentlich schon dreimal ausgelöscht worden, aber jedes Mal passiert halt was, was sie nochmal rettet in letzter Sekunde, also so richtig sind sie selbst gar nicht dafür verantwortlich im Grunde und ich freue mich deswegen drauf, weil das bedeutet einfach, man wird mit Spartans Seite an Seite kämpfen, es wird, also wenn, mal angenommen, da sind 10 Spartans oder auch nur 2 weitere oder insgesamt dann 3, dann brauchst du auch einen richtig dicken Gegner und so kommt alles zusammen. Dann haben wir dicke Gefechte, dicke Gegner, große Räume. Heutzutage kann das auch alles toll aussehen. Also ich glaube, das Reach interessiert mich viel, viel mehr als ODSTs, allein schon, weil der Hauptcharakter viel mehr kann und aushält und man, wenn man viele von diesen Spartans zusammennimmt, muss dann auch eine enorme Bedrohung kommen, dass man die überhaupt, versteht, also es macht mir gleich viel mehr Bock und Kopfkino als ODST. Nur, ich habe auch schon geschrieben auf Game.de, dass ich mich weigere, mehr dazu zu sagen, bevor jetzt mal irgendein Ingame-Bild wenigstens okay. zu sehen ist. Ich habe noch die Vermutung, dass Reach, also dass die Spartans aussterben wegen einem Grafikchip, den sie implementiert haben, um verschiedene Visus zu haben. Ach. Und der explodiert. Ja, und erzeugt leider Gehirnkrebs. Und so schließt sich der Kreis zwischen ODST und Reach. Ja, und da mal, ihr habt der Einzige, der es nicht hat, überlebt. Ihr habt es ja schon vorgegriffen, als was mir als Halo-Nicht-Nerd und nach den anderen Dingen eben nicht bekannt war, ist, dass Reach anscheinend irgendwas aus der Mythologie von Halo ist. Irgendwas, was die Leute wohl kennen, was, ich weiß nicht, ob es das in Cutscenes schon mal angesprochen wurde oder in den Büchern und so weiter und so fort, in den Büchern. Ich meine, ganz kurz, ja, der Vergleich, der ist aber auch schon da. Mein Gott, Star Wars, die Jedi-Ritter, alle sind weg, etc., pipapo, irgendwas Böses passiert. Am Ende gibt es noch einen Letzten, der halt überlebt und der dann wirklich einfach mal der Krasseste ist. Der Master Chief, die Trilogie ist auch schon längst da. So, und jetzt wird, ähnlich, was jetzt im Moment eh aktuell ist, sowohl in Filmen als auch in Spielen, es wird gerecapped. Es wird die Geschichte im Vorfeld erzählt und meistens irgendwie noch ein bisschen pompöse also, aufgesetzt. Und natürlich freuen wir uns aber darauf. Wenn du jetzt die Star Wars-Vergleich nimmst, dann ist es ja auch schon so, dass die späteren Episoden, also die neuen gemachten, dass da mehr Action möglich wäre, weil es größere Kämpfe sind, genau. Weil es mehr Jedis gibt, weil es mehr Siths gibt, all das. Und so ähnlich ist es auch jetzt bei dieser Halo-Geschichte, dass wir eben, das ist der Kampf, auf den alles zurückgeht, das ist der, wo eben noch beide Kräfte einigermaßen ausgewogen sind und ist ganz gut, wenn man sich sowas natürlich dann aufhebt, um später nochmal zurückzukommen, weil wenn man jetzt die größte Schlacht schon irgendwie auf der Xbox 1 gemacht hätte, könnte man jetzt ein Remake machen, das würde ein bisschen besser aussehen, aber man hat nicht mehr diesen, jetzt ist noch mehr, jetzt gibt es noch mehr Gegner, es ist noch größer, es ist alles besser, hübscher. Das ist ja schon irgendwie auch nett, wenn man zurückgehen kann zu etwas, was dann jetzt auch pompös aussieht auf der 360. Hoffentlich. Hoffentlich. Halo ist ja nicht bekannt für grafische Superleistungen, leider. Auch wenn das viele immer noch denken. Nein, Halo war nie eins der hübschesten Spiele. War es einfach nicht. Jetzt stelle ich mir vor, Halo Reach ist ein RTS. Dann habe ich ja die besten Chancen, da direkt auf Platz 1 zu kommen. Ja, gestern wieder es Halo liegt. Wars gespielt. Ach hat Gott. Der neue Monat angefangen. Ich bin jetzt schon wieder unter den 1000. Im neuen Monat. Sommerpause, sag ich dazu. Yeah. Sommerpause ist das Schlimmste. Ja, Sommerpause ist super. Apropos Sommerpause, wir müssen weitermachen, oder? Genau, genau, gut. über Halo können wir eh nochmal wahrscheinlich... Ewig reden, was wir auch gemacht haben, zufälligerweise. Ja, aber das sind ja auch mit die wichtigsten Titel. Ja, genau. Eigentlich können wir jetzt auch aufhören, weil wir haben's eigentlich alle schon gesagt, was zu sagen ist. Ja. Noch schnell Project Nersel. Alles nochmal durch und Wham Bam, Thank You Ma'am und so weiter. Gut, der nächste Titel, der mir bei Microsoft dann nochmal aufgefallen ist, ist ein alter Bekannter. Der ist schon, wenn ich mich recht entsinne, da haben wir damals auch ganz aufwendig zu geredet, zu einem der meisterwartesten Spiele 2007. FIFA. Fast. PS? Der liebe Alan Wake. Ach, schade. Wir wollten was zu Alan Wake machen in der allerersten Game One-Sendung. Ja. Also wir haben eigentlich sogar auch was im Piloten zu Alan Wake gemacht. Und es ist... Ja. Es ist halt einfach nicht da. Alan Wake, ich fange einfach mal an, irgendwie ganz neutral über ihn zu reden, über den Alan. Fakt ist, mit der ersten Ankündigung hat sich eigentlich schon jeder gefreut, weil das sah alles ganz toll aus, sehr düster etc. Auch die Idee, dass er die Dunkelheit meiden muss und so weiter und so fort, das war alles damals schon sehr interessant. Ja, aber das Ding ist, war auch cool. Die Tech-Demo, wo sie gezeigt haben, wie dieses Tag-Nacht funktioniert, war ziemlich geil. Alles geil, alles gar keine Frage. Nur das Problem ist, seit dem Punkt der Ankündigung von Alan Wake ist so viel passiert, dass so viele Spiele bereits all diese Features, die Alan Wake damals als revolutionär oder als einfach gut irgendwie darstellen wollte, die gibt es eigentlich schon im Sammelsurium, in versteckten verschiedenen Spielen. Ja, das ist Duke Nukem-Problem. Was mir beim Trailer eben dort so aufgefallen ist, dadurch, dass wir, oder wir haben es ja das erste Mal live gespielt jetzt auf der Bühne dort, Alan Wake, und da du das erste Mal in-game gesehen hast von dem Titel, der eben so aufgehypt wurde, ne, und du erwartest, oh, der ist bestimmt jetzt das Erlebnis deines Gaming-Lebens überhaupt, was dort kommt. Und es war eben so ein Mischmasch aus Horror-Adventure und ein bisschen Half-Life 2 habe ich sogar drin gesehen, irgendwie sowas mit. Es hat so den Eindruck auf mich gemacht. Mhm. Auf jeden Fall, das ist so ein, ja, wie du schon gesagt hast, Budin, Sammelsurium ist an Ideen, die schon mal abgefeiert wurden. Remedy macht normalerweise ja immer wirklich ganz gute Spiele, ist auch meine Hoffnung. Die sich dann auch zeigen. Also ich habe jetzt nicht die Angst, dass da jetzt was wirklich Murksiges daraus wird oder dass es wieder Duke erst gar nicht dann mehr kommt. Nee, das glaube ich nicht. Also hat auch schon zu viel Wirbel gemacht so. Also es wird kommen, das denke ich schon. Nur ich glaube auch, es wird, wie du meintest, grafisch nicht mehr das Highlight. Es wird einfach technisch nicht mehr so aufregend sein, wie es eben noch vor 2 Jahren war. Ist ja auch logisch. Aber was es schon damals hatte, es hatte eine gute Grundidee, mehr die Stimmung von einem Buch und mehr eine andere Stimmung als die anderen Horrorspiele, sage ich mal, zu erzeugen. Ob das jetzt letztendlich nur Silent Hill mit anderer Mucke ist, das muss man abwarten. Aber die Aussagen, wie so oft bei so Spielen, die gehypt werden, die Aussagen der Entwickler waren schon ziemlich ermutigend und lassen doch hoffen. mir ist es persönlich egal, wie das Spiel aussieht. Wenn es einigermaßen gut aussieht und die Animationen okay sind, das finde ich immer am wichtigsten, dann ist mir das egal. Hauptsache, die Story kann einen begeistern. Ja. Ich hoffe auch, dass das ist auch das Schwierigste, finde ich natürlich. Ja. Gerade bei einem düsteren Setting, dann erzählen sie immer, wir haben 275 Hollywood-Autoren eingekauft, die haben sich da 15 Jahre lang was ausgedacht und dann kommt irgendwie so ein Dreck raus, wie das Böse ist in den Schatten und bitte beseitige die Schatten mit deiner Taschenlampe. Ja, so der schlechteste Vergleich, ich wurde ein bisschen erschreckenderweise an Alone in the Dark erinnert. Aber der Vergleich war mit dem Release von Alone in the Dark hat sofort jeder gedacht, hey, warte mal, hieß das nicht Alan Wake? Ach nee, doch nicht. Nee. Und genau das ist das Ding, also Alone in the Dark, was meiner Meinung nach Alone in the Dark leider ein bisschen falsch gemacht hat, war halt diese Tension. Es wurde halt eigentlich das, was Alone in the Dark groß machen sollte, diese Dramaturgie, das haben sie einfach nicht hingekriegt. Und das ist halt die Hoffnung jetzt in Alan Wake, dass sie halt einfach eine richtig geile Geschichte erzählen. Das, was du eigentlich auch sagst. Dass halt von Anfang bis zum Ende einfach eine Emotion geweckt wird, die halt zu dem Spiel passt. Ja, da geht's ja in die Richtung mittlerweile. Ja. Also Emotionen sind ja jetzt das neue große Ding. Nachdem irgendwie alles andere ausgereizt wurde, kommen sie jetzt plötzlich doch auf Emotionen. Das finde ich ja auch schon ganz schön. Ja, und vor allem ist es ja ein Punkt, den du dann nicht durch irgendeinen Grafikchip dann erweitern kannst. Du kannst ja nicht sagen, mein Grafikchip ist besser, deshalb hat er mehr Emotionen drin. Ja, guck mal hier, die PS3 hat einen Emotion-Chip. Ja, nee, das war die letzte. PS2 hatte doch die Emotion-Chip. Ja, aber die PS2 ist ja noch in einem winzigen Chip wahrscheinlich in der PS3 drin. Ja, die konnte auch nur eine Emotion wie Data damals. Aber also nur ein zu... Alone in the Dark, ich bin der Meinung, Alone in the Dark hat das Genre anal vergewaltigt so ein bisschen. Also da bleibt nicht mehr viel übrig, finde ich erstmal. Also das Spiel war so miserabel und hat so viel Erwartungen geweckt, dass alles, was danach kam, eigentlich nur besser sein kann, allein dadurch, dass es nicht Alone in the Dark ist. Hm. Aber ich persönlich fand es wirklich fürchterlich. Also was sie da vorher erzählt haben, was sie das, machen, ja, aber das, wie immer was alles dann toll da aus. Rauskam, ist ja, wirklich aber, eine Frechheit. Aber lass uns, ich glaube, Alone in the Dark wurde auch schon zu Genüge behandelt. Ja, ich wollte es nur gerade nochmal sagen. Wolltest du nur mal verdeutlichen? Ja, ich wollte es nur nochmal verdeutlichen. Aber gut, Alan Wake, angepeilt Frühjahr 2010. Und ich hoffe mal, dass sie es auch diesmal einhalten werden. Wird eben eine schöne halbe Aprilwoche oder sowas damit, glaube ich, fast schon. Das denke ich auch. Im nächsten Jahr. Ja, das ist echt schade. Wartet man da irgendwie 4 Jahre und dann ist es wahrscheinlich in 3 Tagen durchgespielt. Ja, so. Perfekte Überleitung. Apropos 4 Jahre warten. Neben Alan Wake ist noch ein anderer alter Bekannter wieder zurückgekommen und hat sich erstmal exklusiv auf der Xbox vorgestellt. Das ist der liebe Sam Fisher mit Splinter Cell Conviction. Habt ihr beide den Trailer gesehen? Klar. Ja, und das, ich meine, es gab ja im Vorfeld schon Bildmaterial von dem neuen Splinter Cell Titel. Das war aber anders auf jeden Fall. Es war anders, ist ja auch alles keine Frage. Was jetzt halt rausgekommen ist, trifft aber meiner Meinung nach wirklich gut zu dem, sagen wir, Konzept oder was auch immer dahinter steckt. Das passt einfach ganz gut. Sam Fisher, jetzt Badass, er redet plötzlich, er ist halt wirklich, also er redet mal Tacheles. Mhm. Und zwar nicht nur verbal, sondern halt auch mit Fäusten. Und das gefällt mir halt einfach von der Grundstellung sowieso schon ganz gut. Es wurde Zeit, dass Sam Fisher oder dass die Splinter Cell-Serie mal den richtigen Bruch macht. In den letzten Splinter Cell-Titeln war es ja schon, ging es immer ein bisschen mehr in so düstere und düstere Ecken und viel in Richtung Verschwörungstheorie, war schon immer so, aber jetzt kommt halt der große Bruch und ich freue mich auf ihn. Also der Bruch ist aber rein storymäßig. Ja, aber das ist für mich halt der Bruch. Ja, okay, Entschuldige, also das ist halt für mich dann auch irgendwie was Relevantes. Also ich meine, was für mich Sam Fisher damals immer ausgemacht hat, war natürlich, aber da brauchen wir auch nicht drüber zu reden, ist halt Stealth-Action pur. Und ganz blöd gesagt, ich bin dann irgendwann auch nur noch bei dem Multiplayer geblieben, weil mir das Gameplay so gut gefallen hat. Jetzt mit dem neuen Trailern merkt man, okay, die gehen so ein bisschen in Richtung, von mir ist auch, ja, ein bisschen in Richtung James Bond und also, ne, Bourne Identity, was Story angeht. Und das Gameplay wird halt einfach noch wesentlich actionreicher werden. So sieht es auf jeden Fall für mich aus. Damit habe ich eigentlich aber auch kein Problem damit, weil ich das immer noch als Serie betrachte und deswegen sage ich Bruch, deswegen für mich wird es ein Bruch, so wie ich das im Moment sehe, der meinerseits willkommen ist. Jetzt habe ich Bock, mit einem bösen Sam Fisher irgendwie durch die große Stadt zu rennen und irgendwie dort sozusagen eine andere Art von Stealth-Gameplay zu kriegen. Sion? Ja, ich würde nur gerne 2 Sachen sagen. Zum einen haben Sie diesen Pseudo-Bruch schon bei der letzten Version versucht und auch da war es dieselbe Scheiße, so, oh nein, jetzt bin ich nicht mehr Sam Fisher, jetzt bin ich böse. Dann warst du aber plötzlich nach 2 Sekunden doch wieder irgendwie bei den Guten und hast doch wieder deren Missionen gemacht und dann warst du Double Agent. Es ist alles so, es ist halbgar, die können sich nicht entscheiden, was jetzt Sam Fisher sein soll. Es war schon beim ersten Teil so, schon beim ersten Splinter Cell war die Story völlig Banane, so wie man es von Tom Clancy auch erwartet. Der Charakter war gesichtslos, charakterlos, völlig uninteressant. Das Einzige, was besser war als bei Metal Gear Solid, waren die Gadgets, war die Grafik. Aber die Grafik hat man dann 95% der Zeit in grün gesehen, im Nachtsichtmodus. Das war einfach, ja, also es war ein geiles Spiel, aber es hatte nie Inhalt, es hatte keine Seele, finde ich. Und die haben bis heute es nicht geschafft, und ich habe wirklich fast alle Sam Fisher-Teile auch gespielt, die haben es nicht geschafft, mal wirklich, wie du meinst, einen Bruch zu erzeugen, es zu schaffen, aus dem Ganzen mehr rauszuholen, als nur, wir sind ja auch hier die Superspione und wir haben all die tollen Gadgets, und bei uns gibt es nicht so viel Gelaber wie bei Metal Gear Solid, sondern nur die Missionen und du kannst immer ballern. Und das war immer das Gegenprodukt zu Metal Gear Solid, auf jeden Fall. Aber von der Story her hatten die halt einfach gar nichts. Und jetzt, was ich jetzt sehe im Trailer, zeigt mir einfach nur, aha, die Entwickler haben mittlerweile auch geschnallt, dass es eine Fernsehserie namens 24 gibt, in dem Jack Bauer ja, so eine Art Bösewicht ist, der für die Guten arbeitet. Lass uns das doch kopieren. Und dann hat irgendein anderer gesagt, ja, aber das gibt's doch schon seit 5 Jahren. Dann haben die gesagt, ja, egal, umso größer ist die Fangemeinde. Die haben wahrscheinlich eben dort dann auch angefangen und werden jetzt so langsam fertig damit. Ja. Als es noch dann, das glaube ich auch. Dieser neue Bursche, dieser Jack Bauer, der ist bestimmt ganz toll, lass mal da mal was draus machen. Im Spiel, der Präsident, Indianer. Mark my words, ich bin mir sicher, das sind alle, die noch fehlen. Ja, das haben wir alle. Also, ich fand den Trailer auch sehr ernüchternd, also nach dem, was die jetzt wirklich präsentiert haben, weil das, was sie als Studie gezeigt haben, vor 2-3 Jährchen ungefähr, das hatte ja noch einen anderen Ansatz. Die wussten ja selbst noch nicht, was sie dort machen. Ja, ja. Allein der Ansatz, ich weiß ja nicht, ob das... Es sah ein bisschen aus wie Assassin's Creed, ja, wie das dann danach geworden ist. Na, ein bisschen Metal Gear, ein bisschen Bourne Identity, ein bisschen 24, alles mit zusammengemischt. Und was du jetzt hast, ist quasi nur dieser Bourne Identity und 24 Ansatz mit der böse Agent, der alle weghaut und irgendwelche Ideen, damit sie Cutscenes neu verbauen können. Und es war schon sehr ernüchternd, dass die Serie einfach nach den Ideen, die sie hatten, lass uns mal wieder was machen, was fast nach Schema F ist, wo wir die Story ein bisschen umdrehen. Gut, aber wie gesagt, also meine Hoffnung einfach nur ist, dass sie ich gehe wieder zurück auf das Gameplay von Splinter Cell, ganz normal. Das war immer etwas, was mir persönlich gefallen hat, weil es ein bisschen schneller war als Metal Gear Solid, für mich persönlich so. Ja, die beiden Spiele sind unglaublich schwer zu vergleichen. Ja, ist es halt auch. Und das andere ist halt US. Mein Wunschdenken, das, was mir bei Assassin's Creed wiederum gefehlt hat, ne, klar, große Areale etc., Umworld und so weiter und so fort, aber da war halt einfach, für mich war da keine Action drin. Und jetzt ist meine Hoffnung halt schon, dass Sam Fisher, ist mir eigentlich vollkommen egal, ob jetzt ein Badass ist oder nicht, ich stelle mir das halt wirklich schon so vor, wie ein Mix aus den Studien, die schon vor 2 Jahren released wurden, mit den tollen Gadgets und mit einer riesengroßen Open World, das, was man sich von jedem Spiel erwünscht. Aber vielleicht, wer weiß, kriegen sie es ja dieses Mal hin. Das ist halt meine Hoffnung. So. Und Cinematic Trailer, das ist bald tot. Also, genau. Viele von den, also in Foren lese ich recht viele im Moment so, könnte jetzt mal wieder ein Sam Fisher-Teil sein, Splinter Cell-Teil sein, den ich mir kaufe oder den ich mir anspiele. Es müsste vor allem auch etwas sein, um die Marke, sagen wir mal, aktuell zu halten, wenn die das lange Jahre liegen lassen. Vielleicht klappt es irgendwann wie bei Lara Croft, ne? Wo die quasi wieder für ein halbes Jahr wieder aktuell war und jetzt ist ja wieder ausgelutscht. Ja, quasi. Aber das wird ja auch zu jedem neuen Lara Croft-Teil, wird ja erzählt, jetzt ist er aber wieder da. Jetzt aber. Und diesmal wird alles anders. Und diesmal immer ganz noch. Wirklich. Und das auch jetzt schon 3-mal hintereinander. Also ich meine, was willst du machen? Nach 10 Tomb Raider-Teilen ist es halt ausgelutscht und durchgenudelt. Und, die... Ja, komm so auf. Eine Steinvorlage, verdammt. Ich wusste genau, was du sagen wolltest. Selbst ich hab's mir schon, weißt du? Ja. Ich hätte das auch sagen können. Ich hab nur deinen Gesichtsausdruck gesehen, wie er sich langsam verfinstert hat. Ne? Aber ich hab mich nochmal zurückgehalten. Aber jeder kann sich denken, worum es jetzt gleich hier gegangen wäre. Splinter Cell ist geplant für Ende 2009, also rauskommen soll. Ich bin gespannt, weil ich rechne nicht so richtig damit, dass es jetzt gleich wieder dann da ist. Lass uns mal zu einem anderen Thema kommen. Ja. Bei Splinter Cell ist Sam Fisher, eben. Was braucht man dazu noch zu sagen? Ein großes Thema bei Microsoft war, dass sie jetzt die Xbox mit lauter, ich will es mal Multimedia-Gedöns nennen, aufwerten, dass sie Xbox Live quasi so miteinander vernetzen, dass du jetzt Facebook dort haben wirst, du wirst Musik hören können über Last.fm, du wirst HD-Video streamen können mit Zune HD und wie das dort alles heißt. Und das ist quasi so irgendwie die neue Ausrichtung, auf die dort hingegangen sind, dann alles wird vernetzter, alles wird größer, bunter, schöner für alle. Und, alles wird viel virtueller. Um mal den Bogen zu schließen auf die allererste Sendung hier. Ja. Los. Alles wird viel virtueller. Und habt ihr irgendwelche Gedanken dazu? Ist es sinnvoll, dass die Xbox in die Richtung geht oder ist es was, auf was man gewartet hat? das war absolut abzusehen, dass, Microsoft sowieso Microsoft in diese Richtung geht. Also die eher, ich stelle eine Gegenfrage, wie viel Sinn macht es jetzt eigentlich nochmal eine neue Konsole auf den Markt zu bringen? Weil letztendlich nicht nur zuletzt OnLive oder sowas beweisen halt durch das Internet und durch die Vernetzung an sich, durch das Networking, werden halt Mehrwerte geschaffen. Ja, OnLive muss das erst noch beweisen. Ja, natürlich, OnLive muss es beweisen. Funktioniert. Eben, natürlich. Das ist bisher eine PowerPoint-Preso. Ja, sehr bunt. Ja. Nee, aber ich meine, das war absolut abzusehen, dass das dieser Schritt gemacht wird. Es ist auch ein Lizenzkrieg natürlich und dass Microsoft oder beziehungsweise Xbox Live da mit einer der ersten ist, war für mich eigentlich auch klar. So Facebook und all die ganzen Geschichten, das sind halt alles Mehrwerte, die jetzt halt auf die Konsole gezogen werden für die Leute, die einfach gar keinen Bock mehr haben, zwei Hardware zu Hause zu benutzen. Das heißt, du sitzt faul auf deinem Arsch und kannst auf deiner Xbox genau das gleiche tun, was du auf dem PC auch noch machen kannst. Also es soll quasi den PC-Markt abgraben. Nee, das sowieso nicht. Der PC-Markt, meiner Meinung nach, ist ja eh immer noch außen vor, weil da hast du immer noch viel, viel weiter. Ja, das kann man auch schwer vergleichen. Eine Konsole ist halt kein PC. Das genau. Weiß, glaube ich, auch Microsoft. Man will mehr den Leuten mehr bieten oder die Möglichkeiten, also mehr Möglichkeiten bieten. Das ist ja auch Werbung, wenn du sagen kannst, du kannst nahezu alles auf dieser Multimedia-Station namens Xbox 360 machen. Genau. Und also du musst ja auch was Neues haben. Das ist ja auch eher so, du brauchst ja jedes Jahr was Neues. Genau, und wenn man sieht jetzt, gut, was haben sie jetzt vorgestellt? Facebook, kennt halt einfach mal die komplette Welt. Last.fm kennt halt auch die ganze Welt. Das sind halt einfach Geschichten, und, die als Twitter, Mehrwert... Twitter übrigens auch. Was ja eben, das sind Mehrwerte, das ist ja klar, aber das sind die Mehrwerte, die im Moment, sei es eine Xbox oder sei es von mir ist die Sparkasse oder die Hasba hier, das sind einfach Sachen, das funktioniert, das machen viele Leute, da wollen wir jetzt rein investieren. Und Microsoft hat das natürlich gemacht mit Xbox Live. Und das bedeutet für mich einfach nur als Xbox Live-User, wenn ich dann halt mal gerade online bin und zocken möchte oder sonstiges, dann hätte ich in der Theorie die Möglichkeit, kurz mal zu gucken, hat irgendwer getwittert, ohne meinen Rechner neu anzumachen. Das ist halt einfach so, das ist der Mehrwert, der da ist und für mich ist es eigentlich, ich brauche es nicht. Ich persönlich brauche es auf gar keinen Fall, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da draußen extrem viele Leute gibt, die halt genau diesen Dienst einfach so mitnehmen. Ist doch nett. Also richtet sich quasi wirklich an die Leute, die ihren Arsch nicht hochkriegen, um kurz mal zum Rechner rüber zu gehen. Nö, es ist casual. Also ganz, das ist halt einfach casual. Das ist halt wirklich so, das kennt jeder, das ist heutzutage ein ganz normales, das sind ganz normale Portale, das sind ganz normale Sachen, die man nutzt tatsächlich. Und es hat nichts mit Faulheit zu tun, sondern es ist einfach nur ein Mehrwert, der halt jetzt auch über Xbox Live zugänglich gemacht wird. Also was anderes sehe ich dahinter auch nicht. Für mich ist es keine Revolution und kein Nix, eigentlich auch kein Lizenzkampf oder sowas, sondern einfach nur ein Mehrwert. Wirklich niemals. Ich glaube, niemand wird irgendwie sich an den Kopf greifen und sagen, da hätte ich nie mit gerechnet. Eben, und das Beste dran ist, es gibt immer noch keinen verdammten Browser für die 360. Aber ganz im Ernst, ich will gar nicht mit meiner 360 browsen. Ich will, all das will ich nicht. Ich will mir die Demos runterladen von den Spielen, die es gibt. Ich will bestenfalls an irgendwelchen Betas teilnehmen. Wenn es die gibt, das sind die Sachen, wofür ich dann so eine Online-Anbindung und all den anderen Scheiß brauche. YouPorn wäre natürlich noch eine Geschichte, aber die gibt es ja leider noch nicht, wird aber auch kommen. nicht nur die Geschichte, sondern auch die User. Ja. Die kommen automatisch. Ja. Ach so. Ja. Alter. Ja. Ja. Dieser Podcast ist ab jetzt ab 18. Ja. Ab jetzt. Bitte schneiden sich die Ohren jetzt ab. So. Wir haben noch viel Interessanteres vorgestellt als fucking Facebook. Genau. Lass uns mal zu dem größten Highlight, was Microsoft je in seiner Geschichte vorgestellt hat. Wackelt bitte nicht an der Mickey Maus. Ich habe gerade, wenn ich bei mir das so ein bisschen bewege, dann kann ich das Booty ins Gesicht hauen. Das habe ich gerade gemacht. Ja. Übrigens, für die Leute, die nicht wissen, worum es geht um die Mikrofone. Ja? Klar, natürlich. Nicht mehr YouPorn. Nee, erzählt weiter. Das nicht mehr. Das größte Ding, was Microsoft je vorgestellt hat, ihrer Meinung jedenfalls nach, Project. Schön gesagt, Gregor, mach weiter. Project Natal, wurde es genannt, oder Project Natal, wie man es auch immer nennen will. Wie spricht man es eigentlich aus? Weiß keiner, oder? Nee, ich habe die ganze Zeit Project Tantal ausgesprochen, aber ich war das wohl ist, anscheinend. Das sind andere Gründe. Deshalb hat Google das auch nicht gefunden. Ja. Um es nochmal kurz zu erklären, Project Natal ist quasi Microsofts lange erwartete Antwort auf den Wii-Controller. Das Bewegungszeug, was die jetzt planen für die Xbox, und es wird quasi so eine Art Sensor sein, den man vor der Xbox aufbaut, und der soll die eigenen Bewegungen so akkurat nachbauen können, nachbilden können, dass man quasi ohne Controller spielen kann. No? Budi? Ja, das ist eigentlich, ganz kurz, um es auf den Punkt zu bringen, es war auch klar, dass die Xbox da jetzt nachliefern muss, genauso wie Sony musste und genauso wie es einfach jetzt bei der diesjährigen E3 auch jeder gemacht hat. Ja, aber Sony hat doch schon damals, sie haben doch hier ihren tollen Six Axis. Nee, das war doch auch schon eine Revolution. Genau, womit Project Natal jetzt natürlich punkten will, ist controllerlos. Das bedeutet, dass du halt alles, was du machst, deine ganzen Körperbewegungen, dass die halt gescannt werden und dass es ohne ein weiteres Peripheriegerät, ohne einen Controller, dass du damit tatsächlich steuern kannst. Es gab diesen tollen Familientrailer, der sehr, sehr stark an die Nintendo-Werbung erinnert hat, nur halt ein bisschen cooler, ein bisschen fanziger, ein bisschen amerikanischer. Nee, das sind dieselben Arschlöcher, die auch die Wii-Werbung machen. Ich weiß. Das ist wirklich, das ist unglaublich, ne? Ich hasse diese Familie. Ich habe die ganze Zeit erwartet, dass irgendein so Killzone-Soldat reinkommt und denen die Köpfe wegballert. Nee, das war einfach unsere Idee. Ja, aber deswegen habe ich es auch erwartet. Das wäre einfach schön gewesen. Super viral. Ich bring's mal kurz auf den Punkt. Ich glaube, da haben wir auch mehrfach drüber geredet. Ich habe immer noch Bock, irgendwas in der Hand zu haben. Und so ja, als Asiate so wundert mich das kein Stück. Eben, ja. Und so futuristisch und toll das halt aussieht, so Minority Report, dass du mit deiner Hand alles durchfächern kannst, das war das Einzige, was ich cool fand, dass du halt wirklich mit einer Handbewegung irgendwie durchswitchen kannst. Aber das, was soll denn das? Ich will ein Autorennspiel nicht spielen, wenn ich einfach meine Arme nach vorne halten. Nee, jetzt mal ganz ernst, die Vorstellung ist schon geil. Wenn ich mich irgendwie, ich setze mich ins Sofa, mache hier mein Lenkrad und trete mit den Füßen einfach nur ein virtuelles Pedal. Jeder, der schon mal irgendwie so ein scheiß Plastikding zu Hause hatte, wo du dann eben Lenkrad und Plastikmist hast, der weiß das dann zu schätzen, wenn es denn funktioniert, was ich nicht glaube, weil es ich glaube nicht, dass es so genau funktioniert, dass irgendeine Scheißmaschine direkt erkennt, was du da gerade machen willst. Ja. Genau, die coolen Sachen hängen da immer von der Präzision eben ab, wie gut es das abfragen kann. Wenn es nur so eine Spielerei ist, dann ist es ja nett und schön, dann kann man es ja mal machen, aber dann ist es eben kein Alleinstellungsmerkmal, also da sollten keine Spiele nur für diese Kamera herauskommen, wenn es nicht gut funktioniert. Das ist eigentlich eher die Angst, die ich habe, dass es einfach nur so eine Spielerei wird. Eben, also vom Konzept her sehr interessant. Von der Ausführung bisher habe ich nur eine Frau gesehen, die gehampelt hat, als ob die gerade irgendwie Hämorrhoiden hat auf der Bühne. Aber man muss sich ja mal diesen Werbetrailer, wenn man ihn ohne Brechreiz überstehen kann, sich mal angucken und dann wirklich mal überlegen, okay, wie könnte das noch funktionieren, auch in Bezug auf die Zukunft, auch in Bezug auf Spiele, die noch kommen sollen. Was könnte man damit alles machen? Und da ergeben sich schon eine Menge Möglichkeiten und enorm viel Potenzial einfach, was man theoretisch damit machen könnte. Sony hat vor kurzem, die haben ja auch einiges, da kommen wir auch gleich dazu, auch wieder ihren Wii-Clone vorgestellt, jetzt in der neuen Version. Aber Sony hat ja schon seit einer Weile, kriegen wir hier so komische, ja, für die iToy-Kamera haben wir so Pompons geschickt bekommen und so kleine Schwerter mit grünem Plastik und so. Also da wurde ja schon mit genau diesem Thema experimentiert, bevor jetzt genau, die Bombe geplatzt oder, ist. Und Microsoft hat das natürlich auch gemacht. Die haben sich nur eben, sage ich mal, zurückgehalten und haben jetzt eben die Bombe platzen lassen und haben tatsächlich, finde ich, auch eine gute Idee, diese Möglichkeit, sich selbst in einem Spiel zu erkennen und das ohne Delay, ohne dass man jetzt irgendwie, wie bei Wii, einfach nur seine 20 Wabbelmuster hat und die abbaut und der Körper einfach nicht da ist im Spiel. Ich finde das fantastisch, nur ich zweifle daran, dass es eben so gut funktioniert, wie in diesen gelackten, wir sind Happy-Go-Lucky Families, Schweinewerbespots. Ich persönlich glaube auch, dass man muss sich, glaube ich, die Illusion nehmen, Entschuldigung. Das Mikrofon, in ein Mikrofon spielen. Ja, ich weiß, man kann das nicht sehen, aber das ist nur mein Spaß. Ich glaube, man muss ich will mir die Illusion auf jeden Fall nehmen, dass irgendwelche Blockbuster-Titel damit gesteuert werden können. Also ist einfach so. Ich persönlich glaube halt, Project Natal wird ähnlich wie die Wiimote es eigentlich macht, eigene Software-Titel à la Xbox Live Arcade rausbringen. Dann hast du halt ähnlich wie im Versport gesehen, du musst dich beilen, die Party ist schon in einer Woche und dann kannst du dir irgendwelche tollen... so eine fantastische Scheißwerbung. Genau. Beide Mädchen gehören aber auch richtig verprügelt, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, aber solche Mädchen ohnehin, aber das ist alles, was interessiert. Oh Mann, die Party ist in einer Woche, hast du dir denn schon was I love it. Es ist egal, aber ist egal. Darf ich eine Sache kurz? Man sieht, wo sich die alte Tante dreht, mit der neuen Klamotte im Fernseher dreht, sieht man, dass das nur so ein 3D-Model ist, was sich ohne die Bewegungen zu imitieren einfach nur einmal dreht. Genau. Also, das heißt, das könnte natürlich auch heißen, dass das eben schon wirklich das ist, so wie es später aussehen wird, weil es wird natürlich nicht so aussehen, dass du Klamotten dir anziehst und die dann mitbewegt werden in allen Möglichkeiten, sondern das wird dann eher so aussehen Vielleicht sind es Klamotten, die du ausgedruckt hast. Was ich auch eher glaube, ganz im Ernst, was genau dieses Feature angeht. So wird jeder tolle Einwurf von mir einfach weggelacht. Erzähl weiter. Was genau dieses Feature angeht, also man muss sich den Channel nochmal angucken, das Mädel dreht sich und In Xbox wird halt ein 3D-Model von ihr gezeigt. Das heißt, in der Theorie müsstest du dich selber halt so scannen lassen, dass es überhaupt ein 3D-Model von dir selber im Spiel geben kann. Und das sind halt so welche Geschichten, wo ich mir dann denke, ja, ja tolle Fantasie etc. pipapo. Ja, natürlich. Ja, aber dieses Scannen scheint ja zu funktionieren. Du hast ja Milo auch gesehen. Also, ja, okay. Genau. Peter Molyneux hält, ja, um auf Milo, vielleicht erzählst du gerade erstmal. Genau, um darauf hinzukommen, nach der Präsentation haben sie noch die große Bombe dann platzen lassen. Peter Molyneux, der bekannterweise gerne Porn mag, wie wir alle wissen, hat wieder von seinen Luftschlössern erzählt und präsentiert so eine Art virtuelles Kind, was er sich zusammengebaut hat und mit dem er dann über das Project Natal Interface dort interagiert, also quasi mit ihm spricht und Gesten macht und Bewegungen macht und irgendwas aus Papier zeichnet und dann heult das Kind. Und ich habe hier auf diesem Papier gezeichnet, wie ich dir die Fresse einschlage. Also ich finde das sagt schon sehr viel aus. Nicht über das Spiel, aber über Peter Molyneux. Über dich? Nein, ich finde, was du über Peter Molyneux denkst, sagt viel über dich aus. Ah, okay. Ja, und ich schäme mich nicht. Nee. Ich bin ja wahrscheinlich der Versierteste, denn Peter Molyneux hat mir bei einem Interview zu Fable 2 gesagt, dass weiter oben schon an einem neuen Geheimprojekt gewerkelt wird. Mehr hat er auch nicht gesagt. Mehr auch nicht. Nee, aber immerhin... Immerhin weiß ich es lange vor. Es gibt kein oberes Stockwerk, der hat es einfach so gesagt. Nee, aber er meinte tatsächlich irgendwas von wegen, das wäre was ihm persönlich sehr, sehr, sehr wichtig ist. Also das neue Projekt. Aber da Peter Molyneux ja immer so redet, habe ich dann natürlich mir nicht viel bei gedacht. Aber tatsächlich hätte ich mich nur mal an ihm vorbeigeprügelt in diese Ecke. Und dann hätte ich wahrscheinlich dann schon Milo gesehen und hätte mir, allein die Idee, man hätte dann schon gewusst, dass jetzt so die Bombe geplatzt wird. Dass das nicht rausgekommen ist vorher, wundert mich eigentlich. Auch die Leute, die Werbung gemacht haben, weißt du, da sind ja ganz viele Leute dran beteiligt, dass das niemand geleakt hat, die Informationen. Finde ich beeindruckend, da hat Microsoft gute Geheimhaltung bewiesen. Die haben auf jeden Fall bessere Agenten als Sony. Ja, und Nintendo, die einfach jedes Patent kommt direkt irgendwie ins Internet. Nintendo hat ein neues Patent. Genau, Wii Unterwäsche. Ja. Wäre cool. Ja. Habt ihr noch was zu Milo? Oder? Ja, ich würde gerne. Also ich finde immer, Milo könnte man eigentlich problemlos Tage reden. Man könnte Tage reden. Wir haben nicht Tage Zeit. Ja, aber nur ein Satz von mir irgendwie: die Funktionalität, so wie man es bei der Vorstellung sehen konnte, es hat ja irgendwie funktioniert. Und das ist halt alleine schon, natürlich ist das geil, was die technische Seite angeht. So. Und dann auf der anderen Seite will man das haben. Das ist ja so wie ein Nintendox hoch 4000. Nein, das heißt, dass du das... Was denn? Ihr seid alle so negativ, ihr seid so unaufgeschlossen gegenüber neuen Technologien. Das tut mir richtig weh, wenn ich das höre. Nein, wir sind unaufgeschlossen gegenüber Peter Molyneux einfach, weil wir wissen, dass er immer quasi... Ich mag Peter Molyneux und ich finde, der hat einige der besseren Spielerfahrungen gemacht. Und ich halte auch ihn immer noch für einen der kreativsten Köpfe, der einfach nur mittlerweile halt auch Geld verdienen will und auch nicht mehr sich den Arsch abarbeiten will und eine Familie hat und einfach nicht mehr so... dieses 24-7, ich arbeite mir jetzt das Kreuz kaputt für mein neues Spiel. Er ist nicht mehr so drauf. Das verlangt aber auch keiner. Er delegiert jetzt, er lässt mehr machen. Er ist nur noch der Ideengeber, der Visionär dahinter, die PR-Nudel, die da rumtrötet. Ist schon klar, dass das jetzt ein neuer Job ist. So. Er hat mit den Spielen natürlich nicht mehr so viel zu tun, aber ich finde ihm geht es wirklich nicht darum, ja, und ich habe hier dieses Racing-Game und man kann irgendwie alles zerlegen und es wird wahnsinnig schnell und es ist Open World. Sondern er ist wirklich jemand, der was versucht. Der versucht, ein bisschen der Branche in den Arsch zu treten. Seine visionäre Ausrichtung ist natürlich auch immer ganz löblich. Ne? Und es verlangt ja auch keiner, dass er sich jetzt den Arsch immer nur selbst aufreißt und so weiter und so fort. Wenn jemand das vernünftig delegieren kann, wie Miyamoto, ist ja auch schon interessant, der sitzt ja auch nicht da und programmiert den Code den ganzen Tag lang. Aber guck mal, der springt im Garten rum, ruft dann kurz hier seine Produktion, hier, mach mal was über so kleine Viecher im Garten. Ja, und verkauft... Finde ich ganz lustig. Verkauft 8 Millionen Exemplare von. Ja, es ist... Ich sage nichts dagegen. Haben wir schon. Aber gut, das soll jetzt eh keine Grundsatzdiskussion über Peter Molyneux werden. Aber Milo, okay, du wolltest noch was sagen, weil ich will auch noch was über Milo sagen. Nee, sag jetzt was über Milo, ist aber das Letzte über Milo. Okay. Das muss gut überlegt werden. Nein, ich sehe durchaus, ich glaube nicht, dass Milo jetzt als Spiel gedacht ist. Es ist auch so beschrieben, nur als Tech-Demo. Es soll einfach nur zeigen, was mit der Kamera möglich ist. Und allein die Tatsache, dass der Spieler erkannt wird, dass verschiedene Spieler erkannt werden, dass eine Interaktion, wie primitiv auch sie sein mag. Man kann das ja anhand dieser gefakten Sachen immer schwer sagen, weil das natürlich alles vorbereitete Dialoge und Sachen sind. Die werden ihn nicht mit irgendwas überraschen, den virtuellen Charakter, mit irgendeiner Frage, auf die er keine Antwort hat, weil sie natürlich wissen, der weiß doch gar nichts dazu. Deswegen ist das ja natürlich alles ein bisschen gestaged. Aber stell dir einfach mal vor, so Spiele wie ja, Heavy Rain oder Spiele wie auch wie Halo 3 oder nimm einfach jeden Blockbuster, der irgendwie gut was irgendwas ausgelöst hat in dir, Silent Hill oder ähnliches, und denke dir nur, dieses Feature, diese Möglichkeit, dass du theoretisch manchmal im Spiel erkennbar sein kannst und dass, was ich viel wichtiger finde, dass die Kamera, dass die Konsole dich erkennt, ob das jetzt nur deine Gefühlsregungen sind anhand des Gesichtes oder ob das jetzt eben vielleicht deine Körperhaltung ist oder ob du angespannt bist und all das verwerten kann. Das ist der erste Schritt in eine ganz, ganz, ganz wichtige neue Ära, meiner Ansicht nach, weil einfach das Wichtigste ist, dass die Konsole endlich mal eine Rückmeldung kriegt, wie es um den Spieler bestellt ist, weil das ist im Moment die Schnittstelle, die überhaupt nicht vorhanden ist. Und ich kann mich erinnern, es gab für die PlayStation 1 damals schon irgendein Spiel, wo du auf einer Weltraumstation warst und es ging darum, dass du redest und alles und dass du aber mit dem Steuerkreuz dein Gesicht quasi bestimmen konntest, ob du grinst, ob du neutral gelaunt bist, ob du sauer bist, und dann hast du ganz normal mit Leuten geredet und aufgrund der Tatsache, wie du gelaunt bist, kamen die Antworten anders und das ganze Spiel wurde ein bisschen anders. Das war natürlich total rudimentär und scheiße und hat auch nicht funktioniert, man kennt das ja, aber das jetzt kombiniert, weißt du, so stell dir Mass Effect vor mit so einem Feature oder Final Fantasy mit so einem Feature. Nee, okay, da würden alle heulen. naja, auf jeden Fall, also ich meine, Peter Molyneux ist ein ganz großer Schwalzbacken, aber schön gesagt. Der sucht sich schon die Themen raus, die interessant sind. Und ich glaube, so ein Thema wie Milo ist tatsächlich auch nirgendwo anders besser aufgehoben als bei ihm. Stell dir mal vor, das wäre bei so einem Spacken wie Dave Perry. Okay. Der einfach 25 Jahre lang redet, nichts rausbringt, weißt du? Und dann aber kommt irgendeine Matrix-Lizenz oder so mit Milo. Ja. Es geht nicht. Aber du hast natürlich recht. Also das Potenzial ist da auf jeden Fall. Müssen wir dementsprechend sehen, wie das umgesetzt werden kann, ob es von Peter Molyneux gemacht wird oder wie die anderen Leute darauf ansprechen. Auf jeden Fall Potenzial für die Zukunft. Ne? Mehr braucht man da ja, glaube ich, dann nicht. Mehr ist es auch nicht. Es ist, mehr ist es PR-Potenzial. Mehr ist es. Mehr kann man da. Die haben im Grunde nur gesagt: Ey, wir haben ja was ganz Krasses. Hoffentlich wird es was. Toi, toi, toi. Toi, toi, toi. Ja. Okay, das geht ja alles schon mal sehr gut, so wie erwartet, auch wenn wir jetzt, glaube ich, eine Dreiviertelstunde über Microsoft gelabert haben. Ja, dann machen wir jetzt eben noch mal eine Dreiviertelstunde über Nintendo und noch 10 Minuten über Sony oder so. Ja, ist ja nicht so, dass jemand einen dringenden Arzttermin danach hat. Ja, ich wüsste nicht wer. Ich bin kerngesund. Aber nicht sauer sein, wenn ich zwischendurch mal ein bisschen abwürge, damit wir dann die Themen hier noch durchbekommen. Nein, aber wir können ja auch jetzt kurz Pause machen und morgen dann den Rest anbieten oder so. Also, lass nur eine Idee. Ich würde sagen, wir machen erstmal weiter und wir gucken dann, je nachdem, wie es sich entwickelt, ob wir den Podcast heute beenden oder später fortsetzen. Vor allem, ob da überhaupt jemand jetzt noch zuhört. Natürlich, sie werden gebannt lauschen. Zwei oder drei Leute sind gerade jetzt vom Bus überfahren worden, weil sie einfach so gebannt auf der Straße standen. Ja. Außerdem, für 5 Minuten. Wenn man schläft, nimmt man ja auch andere Sachen wahr. Also, ganz genau. Ja, unterschwellig. Ganz genau. Du willst GameOne.de dein ganzes Geld geben. Simon und Budi sind deine einzigen Freunde. So, los geht's. Ja. Weiter geht's. So, jetzt Sony, die lieben Leute bei Sony. Unsere guten Freunde mit ihrer PlayStation und allem drum und dran haben natürlich auch Spiele vorgestellt. Viele alte Spiele, viele neue Spiele, viele neue Hardware natürlich auch. Wird jetzt gerne wie bei Microsoft erstmal wieder auf die Spiele gehen. Kurz noch was, Uncharted 2. Wurde endlich in spielbarer Form richtig gezeigt. Also es gab ja schon die ersten Trailer und wer jetzt alles Infamous gekauft hat, darf jetzt, glaube ich, ab sofort sogar auch an der Multiplayer-Beta teilnehmen. Echt? Ich hab's ja nicht gekauft. Ach, wie auch geil. Geil, ja, geil, geil. Das ist großer. Also theoretisch ab heute, soweit ich es mitbekommen habe. Und warum bin ich dann hier? Tut mir leid, Leute, ich bin gleich wieder da. Simon ist leider gerade verschwunden. Ich sehe nur diese Wolke, wie bei den Looney Tunes, die gerade durch die... Ich wünschte, ich könnte diese Wolke. Oft wollte ich würde sie gerne beherrschen. Uncharted 2, es hat mich weggeblasen von der Grafik her. Es sieht unglaublich aus. Ich habe diese 10 Minuten Gameplay noch gar nicht gesehen, die im Netz kursieren. Ich also nur mit dem Hubschrauber? Szenen, ich kenne die Szenen davor. Nee, ich kenne die Szene mit dem Hubschrauber jetzt nicht, nee. Also, du gesehen, Budi? Ich auch nicht. Essentiell, es sieht eigentlich aus, als ob es jetzt wirklich 5-6 Minuten Cutscene wäre, wo du so eine Art, das typische Tomb Raider, Nathan Drake, sonst was Gameplay hast, aber der ist dann eben auf ein paar Hochhäusern in einer dicht besiedelten Stadt unterwegs und hangelt sich entlang zwischen zwei Hochhäusern und dann kommt da ein Hubschrauber und ballert die Hochhäuser kaputt währenddessen. Na, und du stürzt runter, kletterst an der Wand lang, zwischendurch hängst du dann an einem Vorsprung und haust dann mit der Knarre die Typen weg und so weiter. Also das, was Drake vorher gemacht hat, eben in den Dschungel-Settings, die du vorher kanntest, in der Stadt jetzt hier und natürlich mit Grafik, dass dir die Augen schmelzen. Das war unglaublich spektakulär. Uncharted sah schon unglaublich geil aus damals und ich fand auch, dass Nathan einer der sympathischeren Charaktere ist. Auf jeden Fall. Und auch, also man muss echt nochmal sagen, das Spiel ist ja ein bisschen untergegangen, weil alle gedacht haben, es ist ein Tomb Raider-Kopie mit tollem Dschungel, aber in Wirklichkeit waren das auch die besten und amüsantesten Cutscenes, die ich seit langem gesehen habe, gerade besonders so bei Spielen dieser Art. Da ist das ja immer so Bagatell, ja, wir brauchen irgendwelche Verbindungen. Aber hier, die Dialoge waren lustig, die Charaktere waren sympathisch, Nathan Drake war endlich mal ein Held, der mir nicht sofort auf den Sack geht. Und ich habe Uncharted leider nie bis zum Ende durchgespielt, aber ich habe mir sagen lassen, dass auch am Ende nochmal eine Überraschung kommt. Also es scheint wirklich ein gutes Erlebnis gewesen zu sein. Deswegen freue ich mich auch sehr auf den nächsten Teil, auf jeden Fall. Es hatte auch der Effekt, den Uncharted dann hatte, ich meine, wer das neue Prince of Persia jetzt vor ein paar Monaten gespielt hat, ist es ja essentiell Uncharted als Prince of Persia, mit der Art, wie die Leute sprechen, mit den Cutscenes, wie sie gemacht sind und so weiter und so fort. Und es hatte schon einen gewissen Effekt gehabt, einfach, dass du nicht mehr dieses typische normale Heldenpathos hast, sondern diesen, wie soll man es ausdrücken auf Deutsch, dieses Wisecracking, ne, so diesen Joss Whedon-Style, sagen wir es mal so. Wenn du irgendwas mal bei Buffy Angel Firefly oder sowas geguckt hast, das sind eben die ihre Geschichte dort erleben, aber immer noch so einen guten Spruch auf den Lippen haben. Und das war quasi Nathan Drake, der... Sind auch die Charaktere, die einem sympathischer sind. Keiner mag, niemand mag Superman. Jeder findet irgendwie, weißt du... Superman ist dick. Nein, aber also Superman ist zu gelackt und Stuhl. Und Stuhl. Also, kein Wunder, dass ihn keiner mag. So. Ja, also können wir davon ausgehen, Uncharted 2 auf jeden Fall nicht nur ein großer Blockbuster, sondern einfach mal vielleicht der zweite Teil einer großen neuen Serie ist, weil Uncharted 1 ist eingeschlagen, auch wenn das jetzt vielleicht nicht der erwartete Erfolg war oder so, aber Uncharted hat ja echt eine Menge Leute begeistert. Und jetzt mit Uncharted 2 und mit dem ersten Bildmaterial, was man gesehen hat, kann man davon ausgehen, dass Uncharted auf jeden Fall größer wird und dass Nathan auf jeden Fall eine feste Position in der Heldenriege annimmt. Ja, innerhalb der Game-Charaktere. Hoffen wir es auf jeden Fall, weil das, was man von dem Ding gesehen hat, hat es auf jeden Fall verdient. Kurz zu Uncharted noch. Wir haben ja vorhin noch mal kurz darüber gesprochen, dass es jetzt die Multiplayer-Beta dort gibt von Uncharted 2. Und das ist ein Ding, was viele Uncharted-Fans verwundert hat, falls ihr das mitbekommen habt, weil Multiplayer ist, sagen wir mal, jetzt nicht das, was die Leute unbedingt gewollt haben von Uncharted, weil Uncharted ist an sich ein Singleplayer-Erlebnis, ein Abenteuer, was du durchspielst. Und ich meine, es gibt ja auch kein Multiplayer bei Bioshock zum Beispiel. Ne? Und was schade ist. Entschuldigung. Jetzt wird es quasi als großes Feature gehypt von Uncharted 2 und je nachdem, wie viel er vom ersten Teil gespielt hat, ist es was Uncharted nötig hatte, dass jetzt Multiplayer unbedingt kommt oder ist es einfach ein Feature, was einfach mit dabei ist? Selbst wenn nicht. Also ich meine, so wie ich mir das vorstelle, könnte es ähnlich sein wie ein Lost Planet Multiplayer, einfach nur von dem reinen Gameplay her. Wie oft hast du den gespielt? Lost Planet am Anfang sehr viel. Am Anfang? Ja, am Anfang. Ich habe den einmal gespielt und dann war der war mir zu hektisch, zu ungenau, zu blöd, zu kalt. Also ich muss sagen, wenn ich von einer Sache nicht begeistert war, dann vom Lost Planet Multiplayer Modus so. Und ich mag nämlich sehr Multiplayer Modi und es gibt wenig Third-Person-Schießspiele, wo der Multiplayer Modus Spaß macht. Ja, stimmt. Schon. Selbst bei Gears of War, das macht eine Menge Spaß im Multiplayer Modus, aber selbst da muss man sich wirklich erstmal dran gewöhnen. Ja, und es ist vor allem in der Atmosphäre oder in der Umgebung, wo sich, sagen wir mal, die größten Multiplayer-Spiele, sowas wie Call of Duty oder Gears of War eben dann durchsetzen, dass du, auch wenn du einen halbwegs funktionierenden Multiplayer-Modus hast, nehmen wir als Beispiel mal Metal Gear Online, was mit dabei ist, was trotzdem nicht wirklich gegriffen hat. Ne? Und ich meine, Uncharted, ob man es braucht oder nicht, ich hoffe mal, dass es jetzt nicht zulasten des Singleplayers irgendwie geht. Das ist ja generell die Angst. Ich meine, es ist ja nicht so, als ob die einen Zauberstab haben und wedeln und dann ist alles da. So. Eben, ja. Sondern da müssen ja wirklich ein Team abkommandiert werden und sich eben um den Multiplayer-Modus kümmern. Gegebenenfalls müssen neue Leute eingekauft werden. Und das alles frisst halt viel Zeit und Geld und so. Und am Ende fehlt vielleicht der absolut abgefahrenste Superlevel, den wir nie sehen werden, weil die Jungs einfach beschäftigt waren, den Multiplayer-Modus, den dann keiner spielt, irgendwie zusammen zu friemeln. Mhm. Das ist halt immer die Gefahr. Ich meine, da geht definitiv irgendwas verloren, weil es ist ja eine Arbeitsleistung, die dann in was gesteckt wird, was vielleicht nie jemand spielt. Also ich weiß genau, mich interessiert es nicht. Es gibt genug Multiplayer-Spiele. Ich brauche nicht noch einen Titel, wo ich mich hinter Deckung verschanzen kann, daraus schießen kann, 2000 Waffen habe Und im Team spiele. Also, weißt du, das ist, oder wahrscheinlich gibt es da eine Grabräuber-Schatz. Ja, genau. Finde den Schatz Schnitzel, und bring ihn nach Hause zu deinem Jeep, bevor ihn die anderen holen. Ja, capture das Ankh. Ja, capture the Ankh. Irgendwie. Capture the Ankh. Auf jeden Fall. Aber gut. Gut, aber wie gesagt, da müssen wir, wie gesagt, nach dem Podcast werden wir vielleicht den Multiplayer-Beta mal anschauen. Ja, und dann ist es das beste Spiel aller Zeiten und wir machen eine Sondersendung drum. Es kann toll werden, aber ja, also ich will, bei Uncharted will ich ein Singleplayer-Spiel. Es ist nicht schlimm, wenn sie Multiplayer machen, aber ich verstehe es nicht ganz. Das ist wahrscheinlich irgendeine, ja, damit man halt mehr Werbung, mehr PR machen kann. Wahrscheinlich, in der Hinsicht. Also ich glaube nicht, dass die viele E-Mails bekommen haben, bitte machen Multiplayer-Modus. Ja, wahrscheinlich so vom Marketing die E-Mails. Mach ja, mal. Bitte machen. Aber wir können das ohne Multiplayer-Modus nicht verkaufen. Eben. Multiplayer ist ja ganz klar, soll darauf hinzielen, dass das Spiel einfach länger im Verkauf bleibt. Ja. Das ist ja ganz logisch, das ist einfach eine wirtschaftliche Entscheidung. Und wenn das auch, selbst wenn der Multiplayer-Modus eben nicht so geil ist, es ist eventuell ein Kaufgrund für irgendwelche Leute, ey, dann, weißt du, dann kaufe ich mir das Spiel vielleicht doch noch, weil das Multiplayer 4 meiner Freunde spielen. Fertig. Mhm. So. Okay, gut. Lass uns zum nächsten Thema gehen. Das ist ein Spiel, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Da hat uns Simon damals auf der Games Convention 2008 alle gehypt. Wir haben alle diese SMS bekommen. Das ist das beste oder das wichtigste Spiel der nächsten und der letzten 5 Jahre. Ja, das war die Aussage. Heavy Rain von Sony, von Quantic Dreams, von David Chase, glaube ich, der nette Kerl, der damals, wie ist das nochmal? Fahrenheit. Schönes Spiel, bis aufs Ende. Aber jetzt haben die natürlich wieder ein bisschen was gezeigt und stehst du... Ja, auch schon Omicron, oder? Omicron Nomad Soul ist doch auch von denen. Das ist auch von denen, aber es ist an mir vorübergegangen. Schade, weil das ist eine echte Perle. Das ist wirklich eine echte Perle, Alter. Die hatten so viele geile Sachen, bevor es andere hatten. Aber wie immer, hat sich nicht verkauft. Das war zu sehr David Bowie. Das war sehr David Bowie. Auch von Charakterdesign und alles. War sehr strange. Also, hat mir auch nicht so gefallen vom Stil her. Ja, es ist irgendwas, was man auf jeden Fall wohl nochmal nachholen sollte, wenn man es bis jetzt nicht gesehen hat. Aber was ich dich nochmal fragen wollte, Simon, ist jetzt natürlich, wir sind fast ein Jahr weg jetzt von dieser Aussage, von dieser Meinung. Und jetzt wurde natürlich wieder ein bisschen was gezeigt über Heavy Rain und es ist jetzt nur noch ein knappes Jährchen weg, bis es kommt. Stehst du noch zu dieser Aussage oder wie sieht's aus? Um es mit Leonardo DiCaprios Worten in Blood Diamond zu sagen, ja, ja, ja. Das war es im Grunde. Ich weiß, dass mir das natürlich die nächsten 10 Jahre, und zwar wirklich die letzten 5 und die nächsten 5 Jahre nachhängen wird. Ich stehe immer noch dazu, auch wenn ich das mittlerweile auch in meinem Artikel auf Game.de schon ein bisschen revidiert habe wieder. Ich bin immer noch der Meinung, von allen Spielen wird Heavy Rain das Wichtigste einfach, weil, also immer vorausgesetzt natürlich, dass alles so funktioniert, wie es gedacht ist. Das ist ja klar, also ich kann mich ja auch irren, dass das Spiel einfach scheiße ist und nicht funktioniert und alles nur Gelaber war. Aber von dem, was ich gesehen habe, was man jetzt auch mittlerweile was ich damals gesehen habe, kann man sich ja heute auch im Netz angucken schon. Also man kriegt dann schon so einen kleinen Eindruck, warum ich so einen Eindruck hatte. Und ich habe den auch noch. Es ist nur, jetzt sind wirklich Sachen rausgekommen, wo ich natürlich von der Wirkung, die es auf die ganzen Leute haben wird, sagen muss, gut, ein Milo wird sich besser bei Spiegel Online verkaufen. Ja, da habe ich, glaube ich, irgendwie 875 Seiten nur über diese Tech-Demo gelesen. Und Heavy Rain geht da natürlich ein bisschen unter, einfach von der Wirkung her, weil es einfach noch mehr wie ein normales Spiel und nicht so revolutionär wirkt. Aber als Spiel für die Nicht-Casual-Gamer, sage ich jetzt mal, wird das meiner Ansicht nach immer noch den größten Impact haben, weil es wirklich die Art, wie Entwickler, und darum geht's ja, die Art, wie Entwickler in den nächsten 5 Jahren Spiele mit einer Story ausstatten und ihre Charaktere mit Emotionen und ihre Spieler mit Informationen versorgen. All das könnte sich danach ändern, wenn es gut gemacht wird und wenn es sich danach gut verkauft. Das sind ja alle so viele Wenns, die nicht damit zusammenhängen, ob es jetzt an einem Spiel, ob das Spiel jetzt gut ist, dass man das schwer sagen kann. Aber ich bin immer noch der Meinung, das wird richtig abgehen, weil es geht nicht um die Grafik. Viele Leute denken, das Spiel ist toll, weil es eine geile Grafik hat und weil irgendwie hier die Tränen 1:1 über die Backen rollen. Das habe ich auch schon bei hier Lost Odyssey gesehen. Und zwar alle 15 Minuten. Alle 15 Minuten. Immer und immer wieder. Das Zwiebelspiel sozusagen. Das alte Zwiebelspiel. Das schön so ein Zwiebel-Minigame, wo du so eine Zwiebel zum Auge tragen musst. Ich dachte so als Add-on, dass man sich unter die Augenlider schnallen kann. Kannst du bestellen. Aber du hast auf jeden Fall recht, Simon. Das ist genau auch die Ideen, die mir durch den Kopf gegangen sind, nachdem ich den Trailer gesehen habe. Als Normalo-Gamer, sagen wir es mal so, der auch sowieso sonst gerne spielt, der sich jetzt nicht nochmal extra überzeugen lassen muss. Genau. Grafik schön, Grafik nett, aber alleine dieser neue Trailer, der nochmal den Serienkiller-Story-Charakter dort rausstellt und einfach coole Bildsprache, die du dort siehst, der Raum, wo die Kreuze in die Decke reingesteckt sind, ja, zum geil. Beispiel. Ne? Das ist etwas, das fand ich schon bei Fahrenheit sehr geil, wenn du das Ding anfängst. Das hat ja quasi einen der besten Anfänge überhaupt im Videospiel. Ja, auf jeden Fall. Ne? Es hat storytechnisch, es geht halt unglaublich nach unten dann. Es geht aber unglaublich es nach unten. Wahnsinnig guten Anfang. Aber hat jeder gesagt, das war die perfekte Demo. Also was meine persönlich noch mit Unhappy Rain einfach ist, dass es halt genau so wie es Fahrenheit getan hat, dass es einfach mal diese ganz klassischen Dinger durchbricht. Dass es halt wirklich das bedeutet für ein Spiel, eine Geschichte anders zu erzählen. Ich habe einfach keine Lust mehr auf die Spiele, wo du ein Intro hast nach Schema B oder Schema A. Mein Gott, weißt du, so Intro, dann drückst du auf A, dann wird der Charakter vorgestellt, dann hast du das erste Level, dann wird die nächste Cutscene gemacht, dann kommt der nächste Held und so weiter und so fort. Mhm. Darauf habe ich keine Lust mehr. Das ist alles etwas, was mich total zurückhält, ein Spiel, eine Story mitzuerleben. Und die Bilder, die jetzt über die E3 von Heavy Rain rausgekommen sind, jetzt kam ja eigentlich kam jetzt ja wirklich ein großer Schwall an Bildmaterial von Heavy Rain. So, wenn ich an letztes Jahr denke, da gab es ja zwei Trailer die rausgekommen sind. Und jetzt wurde tatsächlich sehr viel eigentlich erst gezeigt. Mhm. Es wurden andere Charaktere gezeigt, es wurden ja sehr viele Menschen gezeigt, während das im Vorfeld eigentlich nie so der Fall war. Und das weckt bei mir dann wirklich die Hoffnung, dass sie daraus, ähnlich wie ihr es beide schon gesagt habt, eher ein Filmcharakter entsteht. Also wir wirklich das Dramaturgie und das Handwerk des Geschichtenerzählens viel, viel, viel weiter im Vordergrund steht, als jetzt Drücke A oder sonstiges. Ja, also ich hoffe mal eben, dass die Mittel, womit eine Story jetzt momentan immer noch aktuell sehr gern eben durchgedrückt wird in einem Spiel, ist eben, wenn ich die Cutscene zu lange mache, entweder scherzt mich ein Teufel wie bei Kojima und ich lasse die mal 2 Stunden laufen, oder ich packe irgendwelche Quicktime-Events rein, damit du ungefähr das Gefühl hast, jetzt spielst du ja doch noch und guckst nicht nur irgendwelche gerenderten Sachen an. Und wenn das bei Heavy Rain, wo das ja schon mal interessante Ansätze hat, wie wo du dich im Schrank verstecken musst und dann, sagen wir mal, den Controller in irgendeiner unbequemen Haltung halten musst, als ob du dich dann wirklich unwohl fühlst dabei, dich im Schrank zu verstecken und Angst dabei hast und so weiter, wenn das gut vermittelt werden kann, was über Quicktime-Events hinausgeht, dann könnte das wirklich auch was Interessantes, was dann wieder neue Ansätze bietet, wo ich dann auch dann wieder deine Aussage von damals besser nachvollziehen kann, ne, das wichtigste Spiel der letzten und nächsten 5 Jahre. Wenn das vernünftig umgesetzt werden kann und dann auch greift und das Spiel dazu passt, ist eben neben Uncharted einer der Titel, auf die ich mich am meisten im nächsten Jahr dann freue von Sony und vielleicht für viele auch bestimmt ein Kaufgrund für die PS3. Ja, also eine Sache, die Quantic Dream echt kann, eine ganz komische Stimmung erzeugen. Das ist ja genauso wie man bei der Silent Hill Serie auch einfach weiß, okay, die können eine bestimmte Stimmung, können die perfekt erzeugen. Da sind die einfach echt Meister drin, so Silent Hill hier zum Beispiel. Und so ähnlich sehe ich das auch. Heavy Rain hat wieder was anderes. Ich finde auch, also die neuen Trailer, die ich gesehen habe, die wirken auf mich auch, das wirkt alles so wie, ich weiß nicht, ob es einer gesehen hat, The Wire. Ist halt so eine Cop- und bösen Geschichte und so wie immer. Nur halt sehr authentisch, sehr, sehr raw irgendwie. Nicht so, nicht gelackt und nicht, also wirkt alles nicht so perfekt, sondern eher echt. Schwer zu sagen jetzt, so wenn man es nicht kennt. Aber genau das Gefühl hatte ich bei Heavy Rain, dass die Geschichte an sich sowas Schmutziges wie 7 hat, genau. Ohne aber in diesen Hollywood-Inszenierungsschwachsinn zu kommen. Jetzt muss der neue Hook kommen und dies und das. Sondern es war eher einfach echt. Es wirkte einfach echt. Also wenn man es schafft, und das haben sie in der Demo auf der GC letztes Jahr geschafft, wenn man es schafft mit einer simplen Story wie: Du gehst in dieses Haus, entdeckst, dass der Typ darin offenbar irgendwie gerne Frauen skalpiert, und dann kommt der Typ plötzlich wieder, während du noch drin bist. Ist eine super simple Geschichte. Da braucht man jetzt keine Story drumherum waben, sondern das alleine ist schon Spannung genug. Manche machen da draus was, manche nicht. Und die Jungs können das einfach. Daraus eine gute Geschichte machen, die Spannung erzeugt, ohne dass man jetzt, ohne dass die Welt in Gefahr sein muss oder Dämonen jetzt gleich irgendwie aus den, weißt du, aus dem Lokus auserstehen. So sagen. Ja. Also das ist nicht nötig. Apropos Dämonen aus dem Locus, Heavy Rain, lass uns mal das nächste Thema gehen. Dämonen aus dem Locus, God of War 3. Der beste Übergang aller Zeiten. Nein, nein. Ja, ich habe God of War 3 noch nichts von gesehen, den alten Trailer. Also ich hab's mir angeguckt. Ich natürlich als Grieche bin ich der God of War Serie sehr verbunden, wie sie mein kulturelles Erbe jedes Mal vergewaltigt auf der Konsole. Nein. Bestätigt. Ich werde die Griechen mal cool dargestellt. Ich wollte gerade sagen, endlich. Alles, was man sonst über euch weiß, ist diese Geschichte mit dem als Pferd. Als ob alle Griechen eine Glatze haben, echt. Ja, nee. oder nee, Muskeln das, haben das oder so. Das passt über, okay, falls ihr es noch nicht, also ihr habt es noch nicht gesehen, doch. Aber du hast es gesehen, Moody. Mhm. No? Es gibt ja die spielbare Demo jetzt dort und letzten Endes God of War, wir kennen God of War mittlerweile und das, was die davon gezeigt haben, sieht eben aus wie God of War in 1080p. Ja. Also, was nicht schlecht ist. Ja, ja also ich muss es bei God of War 3 irgendwie auf den Punkt bringen. Es ist zum Glück noch God of War. Es ist natürlich Kratos, der natürlich noch viel saurer ist. In der Umgebung, was wir gesehen haben, passiert viel mehr. Das ist auch mal nett. Das heißt, die Hardware wird weiter ausgeschrieben. Was natürlich auch, das musste natürlich sein. Aber ansonsten ist es God of War. Du haust rein und bist einfach total aggro und hast natürlich wieder tolle Moves, hast ein paar neue Waffen. Die sind aber auch schon bekannt gewesen. Und in der Demo, die man sehen konnte, dem Walkthrough in dem Sinne, kam genau das gleiche Gefühl auf wie zum Beispiel God of War 2. Das ist also, für mich ist das was aber sehr Positives. Es ist einfach pompöser, es ist größer, es ist ein bisschen gewaltiger, auch gewalttätiger. Klar. Aber das ist, mehr will ich eigentlich auch gar nicht. Also das ist so, ich bin schon sehr gespannt, was da passiert. So, ich hoffe so ein bisschen, dass sie dem Gameplay treu bleiben und dass sie halt clevere Rätsel mit einbauen. Aber da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Also da braucht man sich, glaube ich, auch inhaltlich, vom Gameplay her, glaube ich, keine Sorgen machen. Die Frage für mich ist dort eben gewesen, brauche ich das Spiel jetzt unbedingt noch? Ja klar, ich muss doch wissen, wie es ausgeht. Es ist das Ende der Trilogie. God of War 2 endete hier mit die klettern hoch und hauen Zeus auf den Sack. Mit sie wollen Zeus wie jede Geschichte in Griechenland. Die werden Zeus auf den Sack hauen, da bin ich mir absolut sicher. Ich will wissen, wie es ausgeht. Also ich muss sagen, ich finde die Story, wie sie präsentiert ist, so dumm sie auch ist, ist sie schön präsentiert. Also da will man schon wissen, wie es ausgeht. Und ich meine, das, was der Trailer gezeigt hat, ne, ich wollte gerade sagen, ich habe ja gesagt, im Hintergrund passiert halt sehr viel. Der Krieg zwischen den Göttern fängt halt da tatsächlich an. Das siehst du da auch schon und das ist schon was Cooles. Während du da gerade rumschnetzelst, passiert im Hintergrund halt einiges. Da hast du halt auch einfach mal andere Gottheiten, die sich gegenseitig ein bisschen aufs Maul hauen. Das finde ich großartig. Also es gibt noch genug Grund, quasi God of War zu spielen, ja, auch natürlich. Wenn ich es quasi schon vor 3 Jahren gespielt habe, vor 4 Jahren gespielt habe. Also essentiell. Warum nicht auch mal was machen, was sich nicht groß von den Vorgängern unterscheidet, außer dass es noch größer, noch schöner, noch besser ist. Mal kritisiert man es, mal findet man es gut, ist schwer zu sagen, aber bei God of War erwarte ich jetzt, ich erwarte ein paar kleine Neuerungen, ein paar coolere Rätsel, neue Fähigkeiten, all das, was Budi auch schon gesagt hat, aber im Grunde will ich auch dasselbe Spiel. Ich will ja, Kratos sein, ich will ja alles zerreißen, ich will ja mit meinen Klingen einfach nur Halbkreise um mich ziehen. Ich will keine genauere Steuerung, ich will auch kein Schwert oder so Geschichten. Wobei, Schwert gab es ja sogar schon. Also, ich weiß nicht, ich bin zufrieden, wenn das Ding einfach nur richtig geil aussieht und wenn es so wird wie die ersten Trailer, die man gesehen hat. Und das scheint es ja zu werden, dann ist das einfach, wird es was ganz Großes und wird sich mit Sicherheit besser verkaufen als Heavy Rain oder. Ja, wahrscheinlich. Sehr aber wahrscheinlich. Aber das ist auch, also, es ist das Ende der Trilogie. Damit haben sie auch tatsächlich die Demo sozusagen angekündigt. So, das ist das Ende und wir sind sehr stolz darauf. Das ist aber normales PR-Blabla. Aber nichtsdestotrotz, es ist halt auch der letzte Teil von Kratos Geschichte. So, und das, da wird einiges passieren und das wird auch geil werden. Bin ich mir eigentlich fast sicher. Okay. Ich fände es nur dumm, wenn er am Ende stirbt, weil er war schon tot. Ja. Er war, glaube ich, schon zweimal jetzt im Hades oder so. Kommt Teil 4 auch noch raus. Er ist tot. Nein, er ist doppeltot. Doppeltot. Diesmal bist du richtig tot, sagte Zeus. Ja. Aber vielleicht ist er dadurch, dass er doppeltot ist, wieder lebendig. Ey, und Scheiß, der war im Hades und hat sich einfach an den Ärmen von den Leuten, die da hingen, einfach nach oben gerissen. Also, ich glaube, es gibt einfach nichts, wo man Kratos hinstecken kann. Vielleicht ins Big Brother House. Big Brother House. Da kommt er nicht raus. Knebelvertrag mit RTL. Ey, 5 Minuten und die Scheiben werden blutrot. gut, von Kratos im Big Brother House zu einer Sony-Ankündigung, die wir schon in den letzten Wochen nochmal behandelt haben auf Game1.de, aber die jetzt nochmal festgemacht wurde, Project Trico. The Last Guardian. Offiziell jetzt The Last Guardian. Um es nochmal zusammenfassen für die, die es nicht kennen und die nicht auf Game1.de gewesen sind, was mich sehr verwundert, wenn ihr diesen Podcast gerade hört. Warum zu machen, weiter. Ich glaube nicht, dass es diese Menschen gibt. Nein. Project Trico ist, oder The Last Guardian jetzt, ist quasi der dritte Teil der Ico-Serie. Also Ico, altes Action-Adventure auf der PS2. Shadow of the Colossus kennen auch noch viele, weil wir das ja eh alle 5 Minuten links und rechts hochhypen. Und zwar zu Recht. Ne? Also neben Day of the Tentacle, das Spiel, worum uns die meisten wahrscheinlich hassen, weil wir es immer wieder hochloben. Und Trico, von was man jetzt vom Trailer vorhin gesehen hat und jetzt wieder wiederholt, mit ein bisschen besserer Grafik, essentiell, ist es wohl ja quasi das Gamer-Game. was dann kommen wird. Ne, das The Game Game. The Gamer Game. Der Filmfilm. Ja. The Game Game. Auf jeden Fall, aber das ist das Spiel, worüber ich mich als, sagen wir mal, langjähriger Zocknerd dann wirklich mit am meisten freue, weil es eben ähnlich wie bei Colossus, wo du vielleicht mit wenig Erwartung vorher rangegangen bist, das sieht jetzt natürlich ein bisschen anders aus, aber wo du da einfach von einem Konzept überrascht wirst, was eigentlich simpel ist in der Idee her. Bei Colossus waren, geh dorthin und schlachte einfach große Wesen ab. Hier ist es, du bist mit deinem überdimensionalen Haustier unterwegs und Spoiler Alert, du wirst es am Ende wahrscheinlich umbringen müssen, weil es sonst so weil's super traurig ist. Aber vom Konzept her ist es das, was mich am meisten interessiert. Also, was waren eure Eindrücke? Also, ich habe Ico damals nicht gespielt, leider. Also, ich habe es nachgeholt, aber ich habe Ico damals nicht gespielt, habe Shadow of Colossus gespielt, war davon wahnsinnig begeistert und habe dann im Nachhinein nochmal Ico gespielt, fand das auch super. Also, ich erwarte da nicht weniger als exakt dasselbe, nur anders. Also, ich meine, mit exakt dasselbe meine ich natürlich nicht das Spiel, sondern einfach die Wirkung, die es auf mich hat auch. Ja. Es ist einfach ein Spiel, das wird sich wahrscheinlich wieder nicht super verkaufen, aber es wird sich gut verkaufen und es wird vor allen Dingen vielen Hardcore-Fans mal wieder so ein bisschen die Seele streicheln, weil sie endlich mal wieder was kriegen, wo sie sagen, ah, das rafft der Casual-Depp bestimmt nicht. Oder so. Also es ist schon gesagt, ein Spiel, ja. Es ist schon ein Spiel, was mehr ist als die Summe seiner Teile. Oh, schön. Also ich mag dieses ganze Mysteriöse drumherum. Ich liebe dieses Vieh. Ganz viele sagen, sie mögen die Musik, auch wenn die tatsächlich gar nicht von Team Ico kommt, ne? Sondern aus einem Film kommt. Aber es ist tatsächlich genau die Musik, die auch wahrscheinlich drin wäre vom Stil her im Spiel. Also geht das schon klar. Ich weiß nicht, es ist einfach, alles dreht sich um Emotionen in diesem und letzten Jahr, finde ich. Also allein so ein Trailer, was der erzeugt, so eine Emotion, dieses Vieh, wie das aussieht, es ist so, es hat Ecken und Kanten, aber es ist trotzdem ein sympathisches Tier. Also ich weiß nicht, ob man es am Ende töten muss. Ich meine, wir spoilern ja nicht, also, sondern wir theoretisieren. Es könnte sein, weil es war eben das Pferd. Nee, jetzt fange ich jetzt nicht an. Nein, du hast nichts gehört. Es würde einfach passen und deswegen denken viele, es wird garantiert verrecken, das arme Vieh, weil es ist so niedlich. Abwarten. Ja, vielleicht die Überraschung, dass... Die Tussi in Ico zum Beispiel überlebt ja auch. Ja, ist auch ein Spoiler, oder? Ist das ein Spoiler? Aber, ja. aber das Scheißspiel ist auch 8 Jahre Kratos alt. Kratos überlebt also auch God of War 2, ist auch kein Spoiler. Echt? Habe ich noch nicht durchgespielt. Okay. Ganz ehrlich, also mich freut es überhaupt, dass man das Bildmaterial da ist. Und das reicht mir jetzt vollkommen. Aber ich wiederhole eigentlich nur alles. So, ich kann jetzt auch wieder anfangen, groß pathetisch irgendwie über die Wirkung von Ico und auch Shadow of Colossus und auch von dem eigentlichen Trailer anfangen. Also es hat sehr viel mit Unschuld zu tun und Pipapo und so weiter und so fort. Aber das Ding wird gespielt. Fertig, aus. Es wird wieder, soweit konnte man schon sehen, es hat sehr viel mit sagen wir, intuitiven Rätseln zu tun. Nun jetzt halt in Kombination mit einem riesengroßen Haustier, was kleine Miniflügel hat. Was ist denn das eigentlich? Wie nennt man das? Ein Greifwolf. Greifwolf, Rattenvogel. Ja, Rattengreifvogel. Ja. It's a bear man. Nee, Vogelgreifratte. Ja, so oder so, was man mit ihm in Kombination machen kann, das bleibt halt noch abzuwarten. So oder so, es wird halt, ich glaube, das wird schon richtig geil sein. Und was mir auch gefallen hat, ist natürlich wieder der Grafikstil. Also einfach ganz simpel der Grafikstil. Fernab von dem Haustier, von dem Greifen, fernab davon. Aber die Gegner, die man schon im Trailer sehen konnte, die haben... Es ist halt ein Mix aus Aztekenreich und gleichzeitig irgendwie ägyptische Mythologie, griechische Mythologie, all das zusammengefasst in irgendeine neue Sprache und das gefällt mir halt sehr gut. Also irgendwas ist da, was mich da schon gereizt hat. Also dieses gleichzeitig, dieses auf der Flucht sein, so stelle ich mir das vor, durch ein riesengroßes Open-World-Geschichten-Rätsel-Landschaftsding. Ich will mit dem Ding rumfliegen, das ist alles, ja, was mich interessiert. Echt? Ja. So Fuchur-mäßig? Ja, natürlich Fuchur, ey. Warum? Das Ding sieht auch ein bisschen aus wie Fuchur. Ja, naja, wohl auch nicht. Es wird die unendliche Gay-Schichte. Ihr was seid alle schlechte Menschen. Gregor, ihr kommt alle voran in die Hölle. So. Danke sehr. Lass uns mal zur Hard- und Software-Geschichte bei Sony gehen. Wir haben es vorhin schon kurz angesprochen bei Project Natal. Sony hat natürlich auch ihren großen Motion-Controller jetzt vorgestellt und es ist quasi ein Stock mit Ball, würde ich es mal so... Eistüte. Ja. Die Eistüte. Eistüte. Ja. Ich fange einfach mal an. Also das Ding ist, bei allen Neuankündigungen zu Nintendo kommen wir auch noch, Wii Motion Plus, aber was ich jetzt schon mal sagen kann, ist, dass die Motion Controller von Sony, zumindest was die reine Tech-Demo und die Präsentation angeht, hat bei mir schon am größten eingeschlagen. Einfach nur von der Funktionalität und so, wie es halt gezeigt wurde. War das aber schon, warum, für mich am beeindruckendsten? Ich verstehe nicht, warum das beeindruckend ist. Klar ist es beeindruckend, so vom für sich stehend, aber Stell dir Project Nasal vor, Natal, was auch immer, Nasal, Projekt Nasal. Und dann verkaufst du dir für 5 Euro 2 von diesen Eistüten. Also, und dann hast du genau das. Weil, weißt du, das Wichtigste bei der Geschichte ist die Kamera, dass sie das erkennt. Ja, genau. Und da kannst du alles nehmen. Ich habe ja von den Pompons erzählt, ja, genau, die Sony schon vor 2 Jahren uns geschickt hat, wo es auch funktioniert hat. Ich meine halt nur, das flasht mich jetzt nicht im Geringsten, dass es möglich ist, was in der Hand zu halten und daraus wird ein Schwert. Also das gibt's schon so lange, dass mich das einfach nicht flasht. Das stimmt schon, das stimmt schon. So toll ich das auch finde. Also ich finde es toll, dass es in die Richtung geht. Ich finde es toll, dass alle drei Richtungen, Sony, Microsoft, Nintendo, ein bisschen unterschiedlich sind. Weil das ist einfach das Wichtigste, dass es nicht ähnlich ist. Und naja, ich bin halt einfach mal gespannt, was noch kommt. Aber das hat mich jetzt nicht so beeindruckt. Ja, aber ich meine, wie er mit dem Tennis-Racket versucht hat zu treffen. Er hat es ja nicht mal hingekriegt, der dumme Trottel. Nee. Dabei ist es wahrscheinlich irgendwie der Neffe vom Super-Sony-Chef, der sich das Ding 3 Wochen lang angucken konnte. Genau, der sich extra in dem Winkel aufgestellt hat, damit es wirklich auch funktioniert. Exakt, das Bogenschießen hat mich beeindruckt. Ja, das wollte ich halt gerade ansprechen. Aber da muss ich wieder denken an Nintendo. Und wie sie damals gesagt haben, wie Bogenschießen mit der Wii wird, und das war auch komplett gelogen. Naja, Jetzt kommt mit Wii Motion Plus. Mein Fehler, die haben gesagt, mit der nächsten Wii kommt. Ja. Also von der reinen Technik her natürlich ist es was, wie es schon erwähnt hat, was natürlich schon in der Art da gewesen ist. Ich meine, wir haben selbst sowas wie Lemmings da gehabt, wo du jetzt keinen Controller hattest, aber hast ja auch quasi mit dem iToy-Kamera und coole Spielereien gemacht einfach. Was ich am interessantesten bei der Präsentation fand eben, war es, dass es sah nach Spaß aus jedenfalls. Ne? Ja gut, aber das hat Spaß machen, das eben so oder so, aber ich meine, es lag halt auch in der Präsentation. Was ich eigentlich ganz nett fand, die haben ja auch angekündigt, diese Eistüten werden nicht wie Eistüten aussehen irgendwann in unbestimmter Zukunft, dann wird sie halt anders aussehen. Was ich ganz nett fand, war, dass die Idee umgesetzt wurde durch verschiedenfarbige Lichtpunkte, gleichzeitig auch andere Funktionen zu erzielen. So, ich meine, das ist halt so. Wer hat denn die Zeit, darauf zu achten, während er spielt? Jetzt mal, also, ja gut, aber letztendlich ist es halt ein Knopf drücken. So. Und wenn du halt verschiedene Möglichkeiten hast, zum Beispiel Rot, Grün, Blau irgendwie durchzuwählen und dadurch kannst du, ganz blöd gesagt, verschiedene Zaubersprüche anwählen. Yes. Und das halt, während du spielst, ich glaube, das ist, wir sind alle Zocker, das kriegt man hin. Es hat immer so einen Harry Potter-Touch dann für mich irgendwie. Aber ich meine so, Wingardium Leviosa. Ich sag ja nur, ich persönlich glaube schon, dass, deswegen sage ich, für mich persönlich hat das irgendwie am meisten Eindruck hinterlassen, auch ferner von Project Natal. Ich habe immer noch was in der Hand und wenn ich dort durchswitche irgendwie, kann ich dann sozusagen mein Gameplay anders bestimmen, anstatt jetzt irgendwelche anderen Choreografien durchzuführen. Ja, aber also, du brauchst ja jetzt keinen farbigen, eine farbige LED, die dir anzeigt, dass du gerade Knopf 2 gedrückt hast, wenn du gleichzeitig auch einfach Knopf 2 drücken kannst. Stimmt. Also du musst es ja so überlegen, weißt du, das sind dann 3 farbige LEDs, die kosten 5 Cent in der Produktion, das heißt, das ganze Ding wird dann 20 Euro mehr kosten am Ende, weil 3 farbige LCDs für 5 Cent das Stück drin sind. Ja, also so sieht es ja leider aus und da denke ich mir, nee, dann will ich lieber meine Eistüte ohne Licht. Ich glaube, das stimmt schon, ja, also wie gesagt, das Ding kannst du dir auch selbst basteln. Ja, eben. Das ist ein Dildo, machst du da oben grüne an und fertig. Ja. Nee, aber wie gesagt, das, was mich auch am meisten geflasht hat, war das dann auch wirklich dieses Bogenschießen. Das Bogenschießen sah echt nach Spaß aus. Das sah wirklich nach Spaß aus. Und wenn man überlegt, ich mein Gott, dann ist er noch in die Hocke gegangen angeblich und pipapo so. Ich habe mir extra nochmal den Direktvergleich von, da kommen wir ja gleich zu, Wii Plus Motion und dieses Live Motion 2 angeguckt. Dann kannst du im Ernst, also dagegen stinkt die Wii-Präsentation so unfassbar ab. So konnte man nichts sehen und das sah auch wirklich nicht gut aus. Und dagegen halt wirklich das Bogenschießen von dem Sony Motion Controller. Das war wirklich im Vergleich dazu ordentlich. Ich finde es übrigens interessant, dass, dass Microsoft auf Kamera geht, wo ja eigentlich Sony damals riesige Erfolge mit dem iToy eingefahren hat und eigentlich, sage ich mal, die Koryphäe auf dem Gebiet sein sollten, wohingegen Microsoft vielleicht mehr Ahnung hat mit Hardware und Controllern und ich hätte es eher umgedreht erwartet. Also ich hätte erwartet, dass Microsoft was macht, was eher auf Controller lastig ist. Und dass Sony auf die iToy-Geschichte geht. Und ich hätte, also wenn Sony die Project Nasal präsentiert hätte, hätte mich das nicht gewundert. Hätte ich gesagt, ja klar, warum auch nicht, damit kennen sie sich aus. Aber dass es jetzt so konträr läuft, hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Also so ganz konträr ist es jetzt nicht unbedingt, weil das, was Sony jetzt macht, ist ja quasi eine Kombination. Du brauchst ja immer noch die PlayStation-Kamera, damit das Ding funktioniert. Genau. Ja, aber haben die auch eine neue iToy dafür? Oder das PSI, dieses, was schon, die Kamera, die schon längst da ist, wird quasi dafür benutzt, die ein bisschen detaillierter ist als das alte iToy. Aber sie hat nicht diese 3D-Erkennung, oder doch? Du brauchst die ganz stinknormale PS3-Kamera und dann den Controller dazu. Ja, okay, ja. Was aber nicht, also was heißt aber, Wenn ich in die Hocke gehe, um das Beispiel von Bulli zu nehmen, um Bogen zu schießen, dann erkennt eben die PS3 nur, dass ich mich nach unten bewege. Aber auf der Xbox erkennt sie, wie meine Knochen sich biegen und kann das umsetzen. Das ist, da, ja, das ist so wie bei, das ist dasselbe wie bei der Wii, wo man auch irgendwie am Anfang gedacht hat, oh, das wird voll geil. Und dann, das Ding rafft ja alles, was du machst. Und am Ende ist es halt nicht so. Zwei Jahre später, announcen die, jetzt ist es endlich möglich, 1:1. Ja, also jetzt, ja. Man kann überall das mehr. Ich meine, Wii Motion Plus, schön, dass sie es jetzt machen, aber im Grunde ist es einfach nur ein Eingeständnis, ey Leute, wir haben euch letztes Mal verarscht. Ja, genau. Und ja, trotzdem werden sich Leute, aber das ist ein anderes Thema, was ich noch ganz kurz dazu sagen möchte. Ich glaube, der, und dafür gibt es noch keine Spezifikationen von Seiten Project Natal, es kommt auf die Kamera an. So, wie stark wird die Kamera sein und was wird die Kamera selber sozusagen leisten können? Also, weil das wird dann das Endgerät sein, was sich der End-User letztendlich zueignen muss. Und je stärker die Kamera mit tollen Funktionen, Pipapo und so weiter und so fort, desto besser wird überhaupt erst eine andere Software funktionieren. Und wir wissen, dass Sony die PSI-Toy-Kamera rausgebracht hat sozusagen. Aber ich glaube, damit diese Hardware wirklich gut funktioniert, werden die auch eine andere Kamera rausbringen irgendwann letztendlich. Muss man mal abwarten, je nachdem. Ja, vielleicht im Verbund für 8.000 Euro. Ja, ich kann mir vorstellen, die werden vielleicht so und so, also die werden so ein Genie Streich machen und zwei Kameras einbauen in diese Kamera. Und dann musst du dir das vorstellen, dann kann man das so 3D sehen. Also es ist eine wahnsinnig gute Idee, die noch keiner vorher hatte, glaube ich. Und Sony wird damit um die Ecke kommen bald. Ich spüre, da ist das Genie ist gerade am Reifen. Und dann merkt Sony, dass die PS3 nicht genug USB-Anschlüsse mehr hat, weil die alles wegrationalisiert haben. Scheiße, wir können das Ding gar nicht anschließen. Upsi. Bringen wir ein neues Endgerät raus. Aber gut, so viel erstmal zum PS3 Motion Controller, der die Welt im Sturm nehmen will, wird. Wir sind irgendwie sicher. Also ich habe noch so 15 Minuten bei euch. Ja, deshalb machen wir auch einmal ganz fix. Was ich bei Sony nochmal, worüber ich gerne nochmal spreche, das andere große Hardware-Ding, was sie vorgestellt haben, ist die neue PSP sozusagen, die PSP Go. Habt ihr was davon mitbekommen? Überhaupt was? Kleiner. Ich hab die Bilder gesehen. Touch-sensitive. Nee, touch-sensitive ist sie nicht. Nicht mehr, ne? Stimmt. Sag ich. Nein, ja. Ich war ja noch nicht. Um's nochmal kurz zusammenzufassen, das Ding ist quasi nur ein Redesign, ähnlich wie der DSi. Also okay, der DSi hat zwar neue Features, bei der PSP ist das neue Feature, dass das Ding kleiner ist und gar keine UMDs mehr nimmt, hat also keinen Disk-Slot mehr. Das ist auch eigentlich das einzige wirklich coole Feature. Das ist wirklich interessante. Problematisch wird es dann, dass das Ding 250 Euro kosten wird, also fast das Doppelte, das was du jetzt ausgibst für eine PSP. Wie soll das funktionieren? Die letzte hat schon keine gekauft. Kaufen Sie deshalb jetzt die neue für doppelt so viel. Es wird nicht funktionieren. Es wirkt so nach so Verzweiflungstat ein bisschen einfach, weil ich meine, die PSP an sich verkauft sich gut, aber dadurch, dass alle Leute die so einfach hacken können, kauft keiner die Spiele. Ja, na gut, gut ist ja eh relativ. So gut verkauft sie sich auch nicht, oder? Also es verkauft sich einigermaßen. Die hat irgendwo so 20, 30 Millionen mittlerweile schon abgesetzt. Natürlich ist der DS unendlich weit weg. Man darf sich auch nicht immer an den anderen messen. Ist ja, genau, also wenn Nintendo nicht da wäre, wäre es super. Ne? Aber die verkauft sich einigermaßen. Das sagen ja, das gilt für alle. Also sagt ja jeder. Im Vergleich zu anderen Geräten, wo die Leute immerhin nochmal ein oder zwei Spiele kaufen, viele kaufen sich die PSP und es ist ja nicht so, dass du jetzt UMD-Filme ohne Ende dann kaufen würdest und das da nutzen wirst. Es kauft sich einfach keiner Spiele. Ne? Und dadurch, dass sie gleich diese ganze Disc-Geschichte wegrationalisieren, wo sie über ihren Store dann lenken können, was für Spiele auf die PSP draufkommen, welche drauflaufen, ist es quasi so die letzte Möglichkeit, nochmal die Plattform zu revitalisieren, dass die überhaupt jetzt nochmal Sinn macht, dass die Leute Spiele rausbringen. Ja, du hast ja dann noch keine großen Produktionskosten im Sinne für die physische UMD und so. Also im Grunde, das wird schon billiger dann. Es wird so die Frage, ob die Leute Bock drauf haben. Wer will sich denn was holen, womit ich mir nichts physisches hole, sondern nur Online-Sachen kaufe. Das ist, ja okay, Pepper meldet sich jetzt gerade. Ich persönlich habe bei sowas immer Angst. Also ich hab zum Beispiel für die Xbox 360 habe ich mir damals Halo 1 einfach nochmal gekauft, nur weil ich es nochmal in HD zocken wollte, beziehungsweise 720p. Und dann hatte ich irgendwann keinen Platz mehr, habe das Ding wieder gelöscht und jetzt gehört das mir zwar immer noch, aber auch nicht, weil ich hab's nicht mal mehr. Ich hab's nicht mal mehr runtergeladen. Ich möchte nicht für irgendwas Geld bezahlen, was ich dann nicht auch habe. So, also ich glaube, vielen geht es wie mir, manche geht es wie Pepper, das geht so hin und her. Aber es ist ein Problem, finde ich. Ich will ganz kurz mal ein anderes Ding anbringen, der iPod. Also das iPhone eigentlich in dem Sinne. Ich glaube, das ist halt so die Richtung, wo ich mich tatsächlich fragen sollte, wie viel Sinn macht es, nochmal eine PSP rauszubringen, wo das iPhone in der Theorie vielleicht nicht unbedingt die Leistung bringt, aber dort gibt es ebenfalls schon extrem viele Spiele. Und wenn es mobile Handhelde jetzt im Moment gibt, dann ist natürlich, Nintendo hat da extrem groß vorgelegt. PSP war von den Spielen, hatte immer Exklusiv-Content, war auch immer nett, ne? Man muss an Lokoroko und etc. denken, aber das iPhone ist auf jeden Fall im Kommen. So, und das ist halt so das Ding. Und wenn es halt mobile Peripherie-Gaming-Geräte geben sollte, dann wird es, glaube ich, richtig schwer, auch für eine PSP Go jetzt irgendwie gegen, sag ich einfach mal, Nintendo DS, DSi oder halt eben auch das iPhone anzutreten. Es ist wirklich eine ziemlich unsichere Konstante, die jetzt nochmal mit da reinkommt. Es ist ja nicht so, dass die alte PSP jetzt nicht mehr da ist. Die wird ja quasi parallel verkauft. Was sollen ja, die Leute? Ja klar, sie liegt ja auch immer noch wie Blei in den Läden. Genau. Es ist ja nicht so, als ob die jemand wegkaufen würde. Und es muss ja irgendeinen Anreiz noch geben, dass sich irgendjemand diese verdammten Discs dann kauft, weil die bringt dann ja gar nichts, wenn du nur die PSP Go haben kannst und die dann schon so teuer produzieren. Was die auf jeden Fall ganz gut gemacht haben, ist jetzt, dass sie wenigstens dann nochmal die Leute dann abholen wollen, die erstmal wirklich auf ein schickes Gerät aus sind, weil das Ding sieht wirklich schick aus, wirklich dünn aus, wirklich cool aus, auch wenn es natürlich relativ teuer ist. Und die haben endlich mal nach langer Zeit wieder mal Software im Angebot oder Software, die kommen wird, die dann auch mal wirklich interessant sein wird, auf der PSP zu spielen, um es mal kurz zu nennen. Das Gran Turismo für die PSP wurde vorgestellt, super Grafik, 60 Frames und so weiter und so fort nach langen Jahren. Es kommt ein exklusives Resident Evil dafür raus, ja. Es kommt Little Big Planet als Umsetzung dafür raus, es kommt ein neues Metal Gear Solid, Peace Walker, extra dafür raus, was ein richtiges Metal Gear Solid sein wird und kein Spin-Off-Add-on wieder mehr. Es kommt ein Monster Hunter, es kommt ein Motorstorm, es kommt ein Rockband, es kommt ein Jak and Daxter, es kommt alles Mögliche nochmal dafür raus und endlich mal wieder einfach einen Anschub, dass du dir endlich auch mal wieder Software kaufst. Wann haben wir denn endlich mal, oder wann haben wir damals mal ein richtiges PSP-Spiel wieder gekauft, außer Lokoroko? Das stimmt schon. Also ich glaube, das ist halt auch wirklich, das ist dann tatsächlich der einzige Hoffnungsschimmer, sind halt die Exklusivtitel, die halt für die PSP rauskommen. So. Und ich meine, die ganze Aufzählung zeigt ja auch schon, da sind halt auch einfach Blockbuster mit dabei. Und so ein Little Big Planet mobil irgendwo zu spielen, in der Theorie, klar könnte es ja Spaß machen. Ich spiele schon genauso, auf der PS3 nicht. Ich meine ja nur. Naja, wer spielt's noch von den Leuten hier? Wer spielt's? Keiner, oder? Nee. Gut. Okay, an dieser Stelle haben wir jetzt Sony fertig gemacht und wie ich gerade merke, galoppiert uns die Zeit leider davon. Ja, da ist sie ja. Geht raus durch die Tür. Und ja, es war ein schlechtes Pferd. Übergeht den Witz einfach. Weiter. Ja, der Budi schämt sich wieder fremd. Ja, der Budi schämt sich für alles. Das stimmt. Und ich würde sagen, wir beenden den Podcast erstmal heute an dieser Stelle. Wir haben zwar noch jede Menge Themen. Dazu würde ich gerne was sagen. Gregor sitzt gerade vor uns mit so einem dicken Zettelordner. Zwei Zettel. Zwei? Sind es nicht mehrere? Na, den ersten haben wir ja durch. Zwei Zettel sind es. Wir haben gerade den ersten durch. Ja. Also erwartet nochmal 30 Stunden. Genau, deshalb würde ich sagen, wir werden uns alle hier nochmal morgen zusammenfinden in gleicher Runde hoffentlich und auch mit Hosen an und so weiter und so fort. Kann ich dann auch wieder eine halbe Stunde zu spät kommen? Ja, dann darfst du auch eine halbe Stunde früher gehen. Okay. Wie immer. Also bin ich faktisch gar nicht da. Aber um euch kurz mal zu sagen, was wir dann morgen hoffentlich dann weitermachen werden. Wir werden uns morgen mal in Ruhe über Nintendo unterhalten, über neue Sachen wie Super Mario Galaxy 2, was vorgestellt wurde, das neue Metroid, was angekündigt wurde. Über Wii Motion Plus in Ruhe entweder auskotzen oder ausjubeln, je nachdem, wie wir es dann sehen werden. Red Steel 2 zum Beispiel, No More Heroes 2. Dementsprechend kommen wird. Wir werden über Third-Party-Sachen sprechen, sowas wie Assassin's Creed 2 oder Crysis 2, was auch nochmal Just Cause 2. Just Cause 2. Oh ja, Just Cause. Just Cause 2, das müssen wir. Kommt das? Da müssen wir auch allein schon. Ja, Mann. Ja, natürlich. Müssen wir allein schon deshalb machen, weil das ja damals unser Einstiegsspiel war. Aber genau. Just Cause 2 sieht halt auch einfach mal verdammt gut aus. Ja, aber wer will Dschungel heute noch sehen? Und Dschungel und ist einfach. Nee, Dschungel ist. Das könnte halt das bessere Bionic Commando sein, so jetzt im Moment. Also auf jeden Fall werden wir morgen diese und viele weitere Themen nochmal in Ruhe bequatschen. Ich hoffe, es hat euch bis jetzt erstmal gefallen. Also wenn ihr jetzt dran geblieben seid, hört es ja eh nicht sonst. Und wenn ihr jetzt irgendwo draußen seid, dann schaltet den Player jetzt ab und geht genau. Ein bisschen in die Sonne. Genau Wiese das, ne? Und so aber wieder morgen bitte zurück auf GameOne.de und dort den nächsten Teil sich angucken, anhören, runterladen. Also nicht angucken, aber den Rest. Worüber ich mich jetzt nochmal speziell freuen würde, wäre Feedback, Kommentare und so weiter und so fort, wie euch die Geschichte jetzt gefallen hat hier. Das ist nämlich natürlich immer noch erstmal ein Experiment, ob das jetzt irgendwas ist, was wir in Zukunft vielleicht nochmal öfters machen sollten oder nicht. Wie gesagt, ich würde mich über Feedback freuen und der Rest folgt dann morgen. Deshalb, wiederschauen. Soll ich jetzt reingehauen sagen?